Because our Jungs alle der Tag-Attack mit Boom. Sie wissen, was wir alle schon sicher haben für die neue Saison. Und da ist gekommen dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. War das klar und deutlich? Und da ist er, der Communio Podcast. So alles bla bla bla ist das doch. Alles bla bla bla ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 256 des offiziellen Communio Podcast. Und wir können hier direkt mit einer Anlehnung an unser Intro reinstarten, was der FC Bayern alles schon sicher hat oder geglaubt hatte, vielleicht sicher zu haben. Jetzt aber anscheinend doch nicht hat, ist eine Zusage von Florian Wirtz, wo jetzt zuletzt die Meldung kam, dass diese ganzen Berichte, er hätte schon sich nur für die Bayern entschieden, das stimmt gar nicht. Soll jetzt sogar mit einem Privatjet in Manchester gewesen sein und da irgendwie, oder zumindest sein Vater, der ja auch sein Berater ist, ob Wirtz selbst dabei war, weiß ich gar nicht, um da mal mit Pep Guardiola und Co. zu sprechen und die Leverkusen-Bosse. Ja, da hieß es jetzt zuletzt von Seiten der Bild, die ja erst noch gesagt haben, ja, der hat sich nur für die Bayern entschieden. Die waren nicht so begeistert von der News und haben dann mit dem Vater gesprochen. Und er hat gesagt, ja, nee, wir sind eigentlich offen für alles. So die Meldungen jetzt zuletzt. Also vielleicht die Bayern doch gar nicht so viel sicher, wie sie geglaubt haben, zu haben. An Jonathan Tah sollen sie auch dran sein. Da soll es nach aktuellem Medienstand ganz gut aussehen. Und dann gibt's ja noch hier den BVB, der anfängt, bei meinen Clubs zu wildern, vor allem in den Transferverhandlungen meiner Clubs zu wildern plötzlich. Und dafür hole ich mir natürlich unseren Dortmund-Experten dazu. Was sagst du zum Interesse an Lids Doan, Tim? Ja, hallihallo, Nick und hallo alle. Ja, ich finde den interessant, den in Doan, habe ich auch schon gedacht. Also es ist natürlich, manche würden jetzt wieder sagen, typisches BVB-Sportschau-Casting, Scouting. Aber Doan wäre für mich ein spannender Spieler, den ich auch sehr gerne mag. Also wenn man jetzt so als Gittens-Ersatz schauen würde, oder zumindest um da noch ein bisschen mehr Breite in der Offensive zu haben, fände ich das nicht übel. Wenngleich man noch sagen müsste, wenn der BVB sein aktuelles System beibehält, Doan ist ja eigentlich schon eher rechts außen, ne? Und der BVB spielt ja jetzt seltener mit dieser Position im Moment. Aber ja, wobei Doan ja bei Freiburg auch klar den Schienenspieler auch spielen kann, beziehungsweise gegen den Ball ja häufig auch in die Fünferkette quasi zurückschiebt. Also das gibt's ja unter Kovac wieder und das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen tatsächlich in Dortmund. Und ich meine, Doan also ist defensiv einer der besten Flügelspieler der Liga. So viel Offensivpower zusammen mit Defensivstärke kriegst du eigentlich nie. Dann hast du ja rechts sowieso mit Koto jemanden schon, der ein bisschen offensiver ist, wenn du dann irgendwie planst rechts. Doan und Koto und links Riasson und Svensson oder so. Könnte ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Ja. Dann der Riasson bisher Dauerbrenner, ob er dann das auch noch wäre in dem Fall, mal schauen. Ich finde ihn immer auf rechts stärker, deswegen wäre das jetzt dann natürlich eine große Besetzung. Aber vielleicht denkt der Kovac ja auch drüber nach, in der nächsten Saison wieder öfter dann auf der rechten Seite auch einen Rechtsverteidiger und noch einen davor zu haben. Obwohl mir das ja gefällt. Ich mag das System des BVB, deswegen hoffe ich, dass es so beibehalten wird. Theoretisch kann Doan ja auch im offensiven Mittelfeld eine Halbspur spielen irgendwie, wenn man 3-4-2-1 spielt. Also ist ja vieles möglich. Wird sich was finden. Aber ja, ich mag ihn, würde ich gerne sehen. Und ich würde es auch gerne sehen, wenn Florian Wirtz nach Manchester wechselt und nicht nach München. Das kommt auch dazu. Ich glaube, ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten, weil zum einen würde ich Wirtz sehr, sehr gerne in der Bundesliga behalten, damit man ihn häufiger sehen kann, als eine Mannschaft, die aber natürlich gegen die Bayern spielt. Ja. Das Schlimme ist ja, Florian Wirtz ist ja, also Wirtz und Musiala haben ja ihre großen Highlight-Momente immer gegen Freiburg oder Frankfurt. Ja. Immer wenn irgendwie ein Thema kommt und du siehst Highlights, 50 Szenen aus den Spielen jeweils. Ja. Und ich bin jedes Mal frustriert, wenn ich sowas sehe. Also diese Dribblings von Wirtz durch die halbe Hintermannschaft von Freiburg wird ja jedes Mal wieder rausgeholt. Das hat er ja zweimal gemacht. Musiala auch da ein sehr gutes Ding gehabt. Das ist schon sehr frustrierend. Auf jeden Fall. Also ich glaube auch, das wäre halt eher was wenn der da hingeht nach München, dass das eher wieder ein bisschen zementieren könnte, dass wir jetzt lange Jahre wieder Bayern-Meisterschaften haben. Ansonsten habe ich ja eher das Gefühl, dass es bei Bayern ein bisschen bergab geht. Ich teile da nicht dieses, was Thomas Müller oder so gesagt hat, nach dem Motto, hier entsteht gerade richtig was, sondern ich habe eher das Gefühl, die Bayern bekommen weniger von den absoluten Top-Spielern, auch wenn sie jetzt souverän Meister geworden sind, halte ich sie für schlagbarer als in der Zeit noch vor 5, 6, 7 Jahren. Dementsprechend, ja, wäre jetzt mir jetzt ganz recht, wenn die nicht jetzt einen Wirtz holen würden, dann wird's schwieriger, sie zu besiegen. Ach, weiß ich gar nicht. Ich glaube, es könnte auch für irgendwie eine weirde Situation sorgen, weil du dann ja wieder in der Situation bist, dass du zwei Zehner gleichzeitig stellen musst. Kannst nicht so einen richtigen Linksaußen spielen oder so. Weiß ich nicht. Vielleicht hat es auch strukturell dann Probleme. Aber gut, soweit sind wir noch nicht. Ja. Real Madrid soll sich ja auch noch Chancen ausrechnen, wie man so gehört hat. Also aktuell einer von drei Vereinen der Bundesliga. Würde mich eigentlich fast wundern, wenn der Alonso nicht irgendjemanden mit nach Madrid nimmt und da dem einen oder anderen schon gesagt hat, hör mal, entscheide ich mal noch nicht, warte mal ab, bis ich in Madrid unterschrieben habe, dann hole ich dich noch nach. Also na, das würde, also da ist halt wiederum das Ding, also ich glaube, klar, Wirtz ist ein Spieler, den will Madrid auf jeden Fall haben, aber da sehe ich dann ja halt wirklich keinen Platz mehr, weil du hast mehrere Linksaußen, du hast mehrere irgendwie Spieler für die Zehn, gerade mit einem Bellingham zum Beispiel, und Wirtz, Bellingham zusammen im Mittelfeld ist auch extrem offensiv. Also, ja, bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Also ich glaube, theoretisch wäre Man City schon wirklich die perfekte Wahl, die ja auch mit Kevin De Bruyne, den sie jetzt abgeben, höchstwahrscheinlich genau diesen Spielkreativen, so ein Zehner suchen. Also es wäre schon, glaube ich, rein sportlich wäre das die perfekte Situation für Wirtz. Ja, sehe ich auch so, deswegen soll er sich da mal genau überlegen und dann dahin gehen. Ja, und ja, wie gesagt, bei Doan, ich kann mir das schon vorstellen, wobei da dann halt auch die Frage ist, ne, schaffen es die Dortmunder überhaupt in die Champions League? Ist da so ein bisschen, man hat es jetzt in der eigenen Hand, immerhin. Immerhin, ne? Ja. Hätte ich nie gedacht vor einigen Wochen, aber man hat es in der eigenen Hand, ja. Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass die Frankfurter das noch so verbaseln, aber da kommen wir später dazu. Ja. Vorher gehen wir jetzt erstmal durch unser Tagesprogramm und da beginnen wir mit einer Hörerfrage von jemandem, den ich hier auch schon häufiger erwähnt habe. Der gute Tobi hat uns das eingeschickt. Hi, Tobias oder TVT hier. Ganz liebe Grüße aus Bern und herzlichen Glückwunsch zu eurem legendären Podcast. Ich habe zwei Fragen für diese Woche, und zwar die eine ist 34. Spieltag, wen stelle ich ins Tor, Baumann oder Omlin? Und die zweite ist im Sturm nach Guirassy und Ekitike. Hätte ich noch Sinani, Gilafogi und Undav im Angebot und würde gerne ein 3-3-4 stellen, also mit vier Stürmern spielen. Wen setze ich quasi nur auf die Bank, falls alle in der Startelf stehen? Vielen Dank. Ja, Tim, hilf mal deinem BVB-Kollegen aus. Tobi, auch Dortmund-Fan. Wen stellt er im Tor und wie soll er es im Sturm machen? Ja, im Tor, es ist immer Fluch und Segen, wenn man gegen Bayern München spielt, wie der Baumann jetzt am Wochenende. Ne? Er wird natürlich viel zu tun bekommen, einige Abschlüsse, kann sich auszeichnen, aber Hoffenheim-Bayern ist halt auch ein Spiel, das mal deutlich ausgehen kann, wo es auch viele Gegentore geben könnte. Dementsprechend tendiere ich da, obwohl ich Baumann eigentlich den starken Torwart finde, ein bisschen zu Omlin gegen die eher schwächelnden Wolfsburger. Gladbach ist zwar auch nicht gut, aber ja, sehe ich bessere Chancen, nicht wahnsinnig viele Gegentore zu bekommen. Das, ja, also glaube, das kann Torwart ich mitgehen, ja. Ja. Was die Stürmer angeht, ja, da ist die Sache, das könnte sich auch von selbst erledigen, weil Gilavogi und Sinani beide noch fraglich sind. Blessin hat nach dem letzten Spiel gesagt, bei morgen hoffe ich, dass da nicht irgendwas aufgebrochen ist mit seinem Mittelfuß. Und über Sinani, bei Daniel müssen wir gucken, ob es was Strukturelles ist. Also beides sehr fragliche Spieler. Ich habe noch kein Update dazu gesehen, aber wenn einer der beiden ausfällt oder beide, dann ist eh alles klar. Sollten beide dann doch spielen können, würde ich tendenziell eher Gilavogi aufstellen. Nicht nur, weil er insgesamt mehr Punkte geholt hat als Sinani, nämlich 109 zu 89, sondern er hat ja gegen Frankfurt jetzt auch ein Tor und eine Vorlage gegeben. Spricht also auch die Form für ihn. Und Undav, sag ich mal, würde ich in jedem Fall aufstellen. Der kommt gerade wieder ein bisschen besser in Fahrt und spielt gegen strauchelnde Leipziger. Daher, der wäre da auf jeden Fall dabei. Und sollten Sinani und Gilavogi spielen, dann eher Gilavogi, ist meine Idee. Es kommt halt auch immer so ein bisschen darauf an, in welcher Situation du, glaube ich, bist. Also ein Gilavogi punktet eher besser, wenn er trifft. Ein Sinani hat deutlich bessere Rohpunkte jetzt gehabt, die letzten Spiele. Muss man da ins Risiko gehen und auf das Tor hoffen oder kann man dann ja vielleicht die sicheren Punkte eher mitnehmen? Muss man dann auch immer so ein bisschen drauf achten. Sag mal, gegen Bochum kann man auf ein Tor hoffen. Das kann man auf jeden Fall tun. Die Frage ist halt, ob man es will quasi. Ne? Also ja, sagst du, ich möchte gamblen. Kann ja auch sein, dass die Tore halt andere machen gegen Bochum. Aber ja, das stimmt. Bin da an sich auch insgesamt eher bei dir. Gut, da wir keinen Hörer der Woche haben diese Woche, wenn ihr da in unsere Abschlussfolge, die für nach den Relegationsspielen geplant ist in 2 Wochen. Also wahrscheinlich am 28., glaube ich, ist der Termin, den wir jetzt ausgemacht haben bisher. Genau. Da kommt dann die Saisonabschlussfolge, wenn wir wissen, wer nächste Saison in der Bundesliga ist und wer nicht. Macht ja vorher nicht ganz so viel Sinn. Wenn ihr da Hörer der Woche sein wollt, dann bewertet uns gerne mit 5 Sternen bei Apple Podcasts und dann darf Flo hostet unsere Abschlussfolge, darf er euch da als Hörer der Woche erwähnen. Aber wir gehen jetzt in die Spieltagsanalyse rein und natürlich starten wir mit Spielen, die noch etwas Wert haben, wo es noch um was geht. Wir haben uns entschieden, wir fangen im Abstiegskampf an. Europa kommt dann in der Mitte und am Ende machen wir dann noch die 2 Spiele, wo es nicht mehr ganz so viel inhaltliche Themen gibt. Und zum Abschluss werden wir euch dann noch sagen, welche Spieler die Superstars für den 34. Spieltag sind. Es gibt keine Ausreden mehr, es gibt keine preislichen Limits. Die Frage war einfach nur, welche 3 Spieler punkten oder 6, weil jeder 3 gibt, punkten am 34. Spieltag am besten in ganz Kommunion. Da bin ich mal gespannt, ob einer von uns beiden den Treffer dann im Nachhinein gelandet hat. Aber wir beginnen mit der TSG Hoffenheim, die den FC Bayern München empfängt. Ja, die TSG ist noch nicht zu 100% gesichert. Also auch wenn das so wirkt, als würden die sich sehr sicher fühlen gerade, verliert Hoffenheim und Heidenheim gewinnt, dann müssten zwischen beiden 6 Tore Unterschied gut gemacht werden und dann würde Hoffenheim auf den Relegationsplatz rutschen. Du hast das vorher schon gesagt, Tim, die Bayern können Hoffenheim da auch durchaus ein bisschen abschießen. Die wollen ja auch noch vielleicht das ein oder andere Törchen schießen, stehen bei 95 Zählern. Wenn sie 5-0 gewinnen würden, würden sie erst zum 3. Mal in der Geschichte die 100-Tore-Marke knacken. Wenn sie sogar ein 6. Tor schießen würden, wären sie beim Torrekord von 1971-72 mit 101 Toren. Also aktuell stehen sie bei 95. Das ist ein bisschen was zu machen, aber lass die mal früh 2-3 Tore machen und dann wird da ein Thomas Müller losrennen und sagen, ey, wir haben noch die Chance. Und dann, ich meine, ein gewisser Druck ist ja jetzt auch da. Man will ja zeigen, dass man nicht noch einen Kater von Ibiza hat, also mal schauen. Ja, genau. Also gibt ein bisschen was zu beweisen durchaus auch. Vielleicht schießt ein Kakadu ja auch ein Tor, wir wissen es nicht. Wer das nicht mitbekommen hat, mit dieser dämlichen Statue. Tauchen manchmal schon aus dem Nichts auf beim FC Bayern. Ja, aber gehen wir in die Partie rein. Bei der TSG Hoffenheim fehlt Ozan Kabak, Jandré, Bebu und Prümel. Fraglich sind Nzoki mit Oberschenkelproblemen und Orban mit Sprunggelenksproblemen. Die haben letzte Woche beide gefehlt. Da gab es noch kein Update jetzt diese Woche, ob die wieder fit sind oder nicht. Ja, sie haben zuletzt jetzt halt 2 Remis geholt. Das ist diese gefühlte Sicherheit. Sind die 3 Punkte, die man Abstand hat. Aber es kann halt schon ganz, ganz böse enden. Ich muss sagen, ich fand die Leistung gegen Wolfsburg verbessert. Man hat sich gerade im Gegenpressing sehr, sehr, sehr gut irgendwie vorne reingekämpft und hat Wolfsburg richtig Probleme gemacht. Die Konterangriffe waren auch gut. Hat da durchaus mehrmals richtig gut durchgearbeitet. Die defensive Stabilität, wir hatten es eben gegen die Bayern, ist immer noch ein Problem. Und was jetzt für das Spiel vielleicht vernachlässigbar ist, das strukturierte Ballbesitzspiel immer noch nicht ganz so gut funktioniert. Man hatte das probiert, mit Bischof und Kramaric auf einer Doppel-10, anstatt Bischof tiefer auf einer Doppel-6 zu haben. Dadurch waren aber irgendwie beide noch weiter weg vom Spiel. Das hat es eher komischer gemacht, als dass es geholfen hat. Aber für das Spiel eh irrelevant. Bischof ist im Sommer dann schon sehr bald weg, weil er schon zur Club-WM zu den Bayern geht, wurde jetzt zuletzt berichtet. Von daher, beziehungsweise Max Eberl hat das bestätigt, von daher muss man da sowieso nicht mehr so richtig dran arbeiten jetzt. Aber man muss halt jetzt wirklich sagen, von Ilzer muss jetzt was kommen. Es klingt so, als würde Schicker ihm, also der Sportchef von Hoffenheim, ihm den Rücken stärken. Die waren ja auch zusammen in Graz, der hat ja Ilzer geholt. Aber ich sag mal, ein Remis oder so gegen die Bayern wäre durchaus nochmal ein Ausrufezeichen, dass man mit ihm planen kann und dass da was geht. Personell erwarte ich deshalb auch, obwohl es nicht mehr nur noch so halbwegs um was geht, eigentlich keine Änderungen. Also ich könnte mir vorstellen, vielleicht, wenn Soki fit ist, dass der für Akpoguma wieder reinkommt. Aber eigentlich hat es Akpoguma auch ganz gut gemacht. Es war halt wirklich nur dieses Zusammenspiel mit Bülter, der wirklich da 2-3 schlechte Momente hatte, dass es nicht funktioniert hat. Und ansonsten war das ganz in Ordnung. Da erwarte ich jetzt irgendwie keine großen Wechsel. Bei den Bayern fehlen aktuell relativ viele Spieler. Davies, Ito, Upamecano, Musiala. Für Kim soll es wohl diese Saison auch nicht weitergehen. Und Buchmann. Stanisic außerdem mit muskulären Problemen ausgewechselt letzte Woche. Da wissen wir auch nicht, ob er wieder einsatzbereit ist oder nicht. da dürfte dann höchstwahrscheinlich, so wie wir es letzte Woche schon gesehen haben, nachdem wir über in der Saison viel drüber geredet haben, gerade in der Schlussphase, Leon Goretzka vielleicht mal als Innenverteidiger und es ist nie passiert. Jetzt ist es doch mal passiert, als dann auch Sanisic ausgefallen ist, dürfte dann auch der logische Ersatz sein, falls das so passiert. Ich frage mich aber den Bayern, ehrlich gesagt, du hast es gerade schon angesprochen, Tim, ja, die sind nach Ibiza und letzte Woche hat Max Eberl gesagt, nee, für die Gegner geht's noch um was, das können wir doch nicht machen, ich habe die Reise verboten. Und naja, Gladbach hatte noch eine theoretische Chance auf Europa, aber das war schon sehr, sehr gering. Jetzt hast du tatsächlich eine sehr knappe Situation, wo auch die Höhe sogar deines Ergebnisses halt entscheiden könnte. Inwiefern ist das weniger relevant und beeinflussend, Tim? Ja, für mich gar nicht. Also ich finde auch, dass es Quatsch war, das jetzt dann in dem Fall zu erlauben, sondern jetzt gesagt, noch die eine Woche muss man dann auch noch durchziehen, dann kann man immer noch nach Ibiza. Also finde ich auch schwierig, das jetzt also zu verargumentieren, als wäre es letzte Woche wichtiger gewesen als diese, denn der Unterschied ist nicht allzu groß. Ja, ich hoffe für die Fairness der Liga, dass die Bayern sich hier nicht lächerlich machen und auch wirklich nochmal alles voll reinlegen. Klar, personell musst du da kein Risiko mehr eingehen. Du musst jetzt keinen Kim aufs Feld zwingen irgendwie, wenn er gar nicht spielen kann oder so. Selbiges bei Stanisic, aber es wäre schon sinnvoll, wenn man da eine kompetitive Elf hinstellt und schon versucht, voll nach vorne zu gehen, glaube ich. Weil gerade wenn man sich halt letzte Woche noch als der faire Samariter hingestellt hat. Und wir wissen natürlich nicht, ob Eberl am Ende gesagt hat, okay, ich erlaub's, oder ob ihm irgendjemand die Macht genommen hat, das zu verbieten oder so, das wissen wir nicht. Aber ja, so richtig weiß ich nicht. Glücklich macht es mich aktuell nicht. Ich erwarte Leroy Sané in der Startelf, der wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, finde ich, nach Einwechslungen. Gehe davon aus, er dürfte als Linksaußen starten. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht darf auch Olisema pausieren, jetzt nachdem das Spiel die Saison eigentlich vorbei ist, dann würde Sané rechts starten. Das macht aber eigentlich keinen riesigen Unterschied. Also Sané hat zuletzt auf beiden Seiten wirklich gute Leistungen gezeigt. Ich denke, auf der 6, egal ob Goretzka in die Innenverteidigung muss oder nicht, dürfte Pavlovic die erste Wahl sein. Man war ja zuletzt generell, abgesehen vom Gladbach-Spiel, sowieso eher ein bisschen vorne, würde ich behaupten. Und das passt dann soweit auch. Personell, ich habe Bülter gerade ein bisschen negativ angesprochen. Der sah letzte Woche defensiv gar nicht so gut aus. Aber offensiv hat er auch richtig Laune gemacht. 8,09 Millionen. Könnte jemand sein, der vielleicht mit einem schönen Konter oder so ein bisschen Action bringt. Auch Anton Stach, 7,04 Millionen, hat mir letzte Woche relativ gut gefallen. Aber da ist halt dann auch langsam die Frage, okay, möchte ich noch so viele Hoffenheimer in meinem Team haben jetzt in diesem Spiel? Gegen die Bayern, schwierig. Ich glaube, ich würde tendenziell eher die Finger weglassen, gerade von Defensivspielern. Also selbst wenn ein Soki irgendwie fit wird, würde ich jetzt nicht draufsetzen. Bei den Bayern ist auch eher so, ich würde die Start der Spekulationen spannend finden. Also ein Palinha kann man vielleicht probieren für 2,89 Millionen. Auch da natürlich die Chance, dass er beginnt statt Pavlovic. Guerreiro für 9,16 Millionen dürfte ja links hinten höchstwahrscheinlich beginnen, aus Mangel an Alternativen. Boué war ja wirklich Katastrophe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der nochmal spielt unter Kompanie. Von daher müsste ja eigentlich dann Guerreiro links spielen. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann, wir haben es die letzten Wochen schon häufig gesagt, vielleicht passiert es jetzt diese Woche dann tatsächlich ein Kusi Asare für 1,18 Millionen, dass der mal einen längeren Einsatz bekommt. Gerade wenn du vielleicht früh 2-3 Tore geschossen hast und dann trudelt das Spiel aus oder so. Vielleicht das auch ganz spannend. Beim Ergebnis, ich glaube, es wird deutlich. Ich glaube, Hoffenheim macht ein Tor, aber die Bayern haben schon auch richtig Lust. Es wird ein 1-4 und die Bayern verpassen knapp die 100 Tore. Ich sag, sie erreichen die 100 Tore ganz genau und gewinnen 5-0. Also wäre dann tatsächlich für die Bayern ja auch sehr gut und für Heidenheim sehr gut. Da bin ich gleich mal gespannt, was du bei Heidenheim tippst. Ja, habe ich mir so ein Szenario überlegt. Ja, ob du dann tatsächlich in der Situation bist, dass du Hoffenheim noch auf den Relegationsplatz tippst. Aber soweit sind wir nicht. Erstmal kommen wir noch zu einem zweiten Team, was auch ja da dann tatsächlich sehr theoretisch zittern muss. Es müssten 13 Tore sein, die der FC St. Pauli verliert. Also es sind auch 3 Punkte und 13 Tore Abstand zu Heidenheim. Da müsste schon ja einiges passieren, dass das nochmal gefährlich wird. Das tippe ich nicht, das kann ich schon mal verraten. Und dazu spielt der FC St. Pauli gegen den VfL Bochum, der ja schon fix abgestiegen ist. Man hat sich auch daran schon gewöhnt. Letzte Woche, letztes Heimspiel, wurde dann auch ein Lucia schon verabschiedet. Also so richtig ist Bochum in der Saison sowieso nicht mehr drin. da gehe ich nicht davon aus, dass da noch super viel Gegenwehr kommt. Das Einzige, was man vielleicht ein bisschen verschönern will, auch wenn da zumindest kein, also der Negativrekord ist nicht mehr abwendbar. 22 Zähler hat man geholt, 27 war der bisherige Negativrekord. Maximal 25 könnte man jetzt noch holen. Das heißt, man wird auf jeden Fall die schlechteste Bundesliga-Saison der Vereinshistorie spielen. Egal wie dieses Spiel ausgeht und wie niedrig es dann ist, ist ja eigentlich auch egal. Oder Tim, wie sieht's aus? Ja, insgesamt schon eine der Partien, wo es recht egal ist am letzten Spieltag. Ich würde es jetzt einfach mal so formulieren. St. Pauli hat durch das 2-2 in Frankfurt den Klassenerhalt. Sicher, das wird nicht mehr anbrennen. Das wird der zweite Klassenerhalt überhaupt in der Bundesliga. Letztes Mal ist fast 30 Jahre her, 1996. Das ist auf jeden Fall eine gute Leistung. Der Kiezkicker, das schon am vorletzten Spieltag dann in der Tasche zu haben, hat der Alexander Bressin auch wirklich gut hinbekommen, da in die Fußstapfen von Hürzeler zu treten. Kein Wunder, dass er jetzt auch schon da als Trainerkandidat immer mal wieder bei anderen Vereinen gehandelt wird. Das ist schon eine ordentliche Leistung. Ich finde es auch schön, dass St. Pauli drin bleibt und wir jetzt nächstes Jahr das Hamburger Derby dann gegen HSV auch mal wieder in der Bundesliga sehen. Das ist eine kleine Attraktion, die wir da dazu bekommen. Ja, so ein bisschen das Comeback der Nordvereine gerade, ne? Also Werder auch so ein bisschen besser dabei. St. Pauli, Hamburg jetzt beide oben. Gut, Kiel muss runter, aber also vielleicht sehen wir die auch in ein, zwei Jahren wieder. Also und für die war es ja sowieso schon ein Erfolg, überhaupt in der Bundesliga zu sein. Also gerade erstaunlich starker Norden im Vergleich zu den letzten 5 bis 10 Jahren. Ja, und Hamburger Derby, wie gesagt, ich freue mich, ich gehöre zu den Leuten, die schon eher sagen, der Hamburger SV hat genug gelitten. Ich finde es schon gut, dass die wieder in der Bundesliga sind jetzt irgendwann mal. Da gehören sie eigentlich für mich dann doch hin. Und dann, mal schauen, ob sie da auch bleiben. Aber immerhin haben wir jetzt eine Saison mal Hamburger Derby in der ersten Liga. Auf St. Pauli-Seite ist es so, dass Vasil und Van der Heiden nach Gelb-Rot-Sperren zurückkehren und dann entsprechend auch Voll und Ritzka wieder aus der ersten Elf verdrängen werden. Afolayan, der durfte beim letzten Mal für Weißhaupt starten, könnte seinen Platz behalten, auch wenn es jetzt keine Riesenleistung von ihm war. Aber ja, ich denke, er darf noch mal ran. Das liegt unter anderem auch an den Fragezeichen, die wir besprochen haben hinter Gila Vogie und Sinani. Ich habe auch noch komplett vergessen zu sagen, wer denn da so ausfällt. Das werfe ich dann noch mal eben ein. Also sicheren Ausfälle bei St. Pauli sind Zoller, Metz, Saad, Irvine, Burchardt und Sands. Und dann gab es jetzt gerade, seit wir am Anfang drüber geredet haben, noch mal eine kleine Meldung zu Gila Vogie, nämlich eine erste Entwarnung. Es soll keine schwere Verletzung bei ihm sein. Ein bisschen fraglich ist er trotzdem noch, aber es ist auf jeden Fall keine lange Pause, die ihm jetzt bevorsteht. Also die alte Verletzung ist nicht aufgebrochen. Ob er dann spielen kann am Wochenende, werden wir sehen. Das gleiche Sinani, haben wir schon gesagt, wissen wir auch noch nicht ganz. Daher sind dann auch Eggestein und Weißhaupt dann wieder Startelf-Kandidaten. Eben, weil man nicht genau weiß, wer kann denn jetzt im Angriff bei St. Pauli spielen. Das Gute ist ja, dass wir alle nicht groß rätseln müssen. Die Spiele sind alle zeitgleich. Also seht ihr das dann, jeder einzelne Startelf, und könnt dann eure Entscheidung treffen, zumindest was die Aufstellung angeht. Wenn ihr einkauft vorher, das wird noch ein bisschen, da ist noch ein bisschen Risiko dabei. Auf Bochumer Seite fehlt nur Philipp Hofmann. Ansonsten sollten da alle an Bord sein. Wir haben es auch schon gesagt, der Abstieg ist besiegelt. Das tut insgesamt weh, wenn man bedenkt, Anfang der Rückrunde gab es noch Siege gegen Dortmund und Bayern. Danach gab es aber auch keine mehr. Also schon folgerichtig. Insgesamt einfach zu selten hat diese Leistung gestimmt und hat man so dann auch gegen andere Mannschaften auftreten können. Dementsprechend, ja, war es das erstmal in der Bundesliga mit Bochum. Also auch noch ein Derby weniger aus Dortmunder Sicht, dass es da jetzt hätte geben können. Dafür gibt es dann nächstes Jahr Bochum gegen Schalke in der zweiten Bundesliga. Zum Abschluss könnten es noch mal ein paar Wechsel geben. Ich könnte mir vor allen Dingen vorstellen, dass Gamboa und Losilla zum Abschied noch einmal in der Startelf stehen werden. Dann hören sie bei Bochum auf nach einigen Jahren. Mal schauen, sind jetzt auch nicht mehr, also sind schon recht, ich glaube Gamboa ist 35, Losilla 39, wenn ich mich nicht irre. Also mal schauen, ob es für die noch weitergeht oder ob das dann auch das Ende der Karriere bedeuten wird. Vielleicht kann ja jemand in der zweiten Liga noch sagen, ich brauche noch mal ein bisschen Erfahrung und hol die noch. Aber ich könnte mir einen letzten Startelf-Einsatz für die beiden vorstellen. Das heißt, Paslak und Kraus landen wahrscheinlich auf der Bank. Auch Holtmann ist nach seinem guten Joker-Auftritt, seinem Tor gegen Mainz, einer für die Startelf. Und ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass Mats Panevik oder Broschinski auch mal starten darf. Das sind Leute, die könnten im nächsten Jahr in der zweiten Bundesliga dann wichtiger werden. Vielleicht schickt man die schon mal an den Start in diesem letzten Spiel, wo es nicht mehr um allzu viel geht. So lande ich dann auch bei meinen Empfehlungen. Ich finde, Afolayan kann man wagen für 2,2. Vielleicht ist das nochmal einer, der jetzt dann eben gegen die defensiv schwachen Bochumer da dann doch mal ein Tor macht. Eggestein für 500.000, natürlich eine günstige Variante. Van der Heijden für 1,9, auch spannend. Auf Bochumer Seite ist dann eben nicht ganz klar, wer startet, aber es gibt auf jeden Fall Leute, die sehr günstig eben zu haben wären, jetzt wenn sie dann nochmal starten dürften. Pannewick kostet nur 200.000, Lozia 350, Gamboa 440, Broschinski 490. Also alles Leute, wenn sie denn spielen, dann wäre es nochmal ein Schnäppchen in einem Spiel, in dem ja eben, wenn man keinen Druck mehr hat, kann es auch sein, dass mal Bochum gut spielt. Man kann es nicht genau vorhersagen. Mein Tipp ist allerdings schon, dass St. Pauli das Spiel gewinnt, und zwar knapp mit 2-1. Ja, ich habe gerade noch eine Meldung gesehen vom Hamburger Abendblatt zu Gilavogui. Die sagen, es ist zumindest diese Fußverletzung nicht wieder aufgebrochen. Ob er am Wochenende spielen kann, ist aber noch unklar. Also zumindest die schlimme Befürchtung ist irgendwie durch quasi für die Zukunft. Aber jetzt kurzfristig haben wir trotzdem noch keine Meldung, ob er spielen kann oder nicht. Von daher, lassen wir uns überraschen. Genau, müsste vielleicht auch die Pressekonferenz nochmal abwarten. Beim Ergebnis bin ich klar bei Tim. Ich glaube, St. Pauli macht das am Ende. Ich glaube aber, dass das so ein Spiel wird, wo beide wenig Lust haben, wenig offensiver Drive reinkommt, und dann gewinnt der FC St. Pauli das mit 1-0. Auch wahrscheinlich. Wir sind uns auf jeden Fall einig, es wird kein Spektakel werden, höchstwahrscheinlich. Eher nicht. Wäre jetzt kein Einzelspiel für mich am letzten Spieltag, was ich mir anschauen würde. Ja, ich glaube, und bei 9 Spielen ist das eher das Unspannende. Auch wenn ich St. Pauli-Fan oder Bochum-Fan wäre, würde ich da, glaube ich, Konferenz einschalten. Gut, kommen wir zu einem Spiel, wo es richtig, richtig spannend wird. Genau, weil es eben auch noch so viel Relevanz hat. Und zwar der erste FC Heidenheim, der empfängt den SV Werder Bremen. Der FCH hat noch Hoffnung auf die sichere Rettung. Das hatten wir eben schon. Man hat zuletzt 7 von 9 Punkten geholt aus den letzten 3 Spielen. Für Werder geht's um nichts mehr. Klingt ja eigentlich wie die perfekte Situation. Die Frage ist halt, inwiefern kann Heidenheim da wirklich auf 6 Tore Unterschied gehen, um Hoffenheim irgendwie nochmal einzuholen. Vielleicht kriegt man 2, 3, aus Tims Tipp 5 Tore vorgelegt von den Bayern. Wer weiß. Und da muss man halt selbst gewinnen. Aber gerne halt auch mit dem einen oder anderen Törchen. Das ist auf jeden Fall dann in der Situation so die Grundvoraussetzung. Das heißt, man kann nicht aus Heidenheimer Sicht sich hinten reinstellen oder so. Für Werder wiederum, rein theoretisch gäbe es noch die Hoffnung Europa. 3 Punkte, 18 Tore sind der Unterschied, und Leipzig und Mainz müssten verlieren. Das heißt, an der Stelle ist das auch wirklich eine rein rechnerische Überlegung. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, weiter, als dass wir es erwähnt haben. Ansonsten Bremen seit 7 Spielen ungeschlagen. Das heißt, es könnte schon auch richtig, richtig schwer werden für Heidenheim. Personell sieht's da generell eigentlich gut aus. Feldspieler fehlen keine. Fraglich ist immer noch, ob ein Kevin Müller vielleicht nochmal mitmischen kann, nachdem er ja diese Gehirnerschütterung bekommen hat, mit der er ins Krankenhaus musste beim Zusammenprall mit Sissoko vor 2 Wochen. Aber Frank Feller hat das zuletzt echt gut gemacht. Von daher gehe ich davon aus, da wird man gar kein Risiko eingehen. Die Gesundheit des Spielers auf jeden Fall voranstellen, und Feller spielt. Frühestens in der Relegation, glaube ich, wäre dann vielleicht wieder was, wo man dann sagt, okay, wenn Müller sich das zutraut, dass man da dann hingeht, weil das dann nochmal mehr Brisanz hat, jetzt gerade für die Chance. Ich glaube, den krassen Unterschied, dass dann dieses eine Tor vielleicht entscheidet, dass ein Müller mehr halten könnte als ein Feller, ist dann eher unwahrscheinlich. Wir hatten das Thema ja bei den Bayern schon. Der FC Heidenheim ist auf Hilfe angewiesen, aber es muss halt gegen Bremen klappen. Das heißt, man muss auch eine offensivere Aufstellung wählen. Man ist zu Hause seit 3 Spielen torlos. Das heißt, man muss wirklich, ja, ich glaube, wenn das halt ein normales Spiel in der Saison gewesen wäre, dann hätte ich gegen Werder eher erwartet, ein bisschen defensiver zu stehen, vielleicht wieder das 3-5-2 mit engerem Mittelfeld, und versuchen, ein bisschen Konter zu spielen. Aber Heidenheim muss halt, die müssen spielen, die müssen Gas geben. Von daher erwarte ich eigentlich die gleiche Aufstellung wie beim letzten Mal. Das heißt, auch ein Paul Wanner sollte wieder in der Startelf bleiben eigentlich. Mit seinen Kreativelementen ist er halt wichtig. Die Doppelsechs mit Schöppner und Dorsch hat mir das erste Mal diese Saison wirklich richtig gut gefallen. Also Schöppner und Maloney haben ja letzte Saison wirklich sehr gut harmoniert, diese Saison gar nicht so richtig. Und jetzt habe ich wirklich das erste Mal das Gefühl gehabt, Schöppner, Dorsch, das funktioniert. Beide machen gerne mal einen Ausflug, aber sie können halt auch beide die 6 spielen. Das heißt, dann fängt das jemand ab. Da haben sie ganz gut harmoniert. Das hat mir gut gefallen. Bei Werder ebenfalls auf dem Feld keine sicheren Ausfälle, aber auch im Tor ein bisschen wackelig. Da wurde jetzt zuletzt nur gesagt, es gäbe kleine Blessuren bei sowohl dem Torwart Michael Zetterer als auch bei Oliver Burke. Ist unklar, wie da die Situation ist. Ich könnte mir aber vorstellen, vielleicht will Werder am letzten Spieltag sowieso, wenn es um nichts mehr geht, im Tor mal dem jungen Torhüter Mio Backhaus die Chance geben, sich durchzusetzen. Da hatte ich vor 2 Wochen ja, glaube ich, schon mal gesagt, ich könnte mir vorstellen, sobald es für Werder um nichts mehr geht, bekommt Backhaus mal eine Chance, weil Zetterer keine super Saison gespielt hat. Vielleicht gibt man ihm halt jetzt den 34. Spieltag. Dann Burke auch angeschlagen, gehe ich aber sowieso davon aus, da es für Werder um nichts mehr geht, dass er dann rausrückt, weil er ja kein Teil der Zukunft ist. Und auch ein Felix Agu musste mit Training pausieren, das war aber Belastungssteuerung, da geht's wohl nicht, ist wohl nicht gefährlich, dass da nochmal was passiert. Für Werder geht's ja eigentlich sowieso nicht um nichts mehr jetzt so richtig. Man wird natürlich irgendwie versuchen, nochmal was entgegenzustellen, aber dann ist auch die Frage, ist jetzt Werder der Verein, der denkt, okay, wir wollen Hoffenheim in die Karten spielen? Weiß ich nicht. Also ich glaube, da wird man schon sehr auf sich schauen und dann halt irgendwie schauen. Ein Jinma wahrscheinlich für Burke, vielleicht ein Backhaus für Zetterer. Und dann wird's schon spannend. Also gab ja zuletzt Abgangsgerüchte oder Angebotsgerüchte bei Duxch. Vielleicht will man dann einen Top oder einen Grülmer ausprobieren vorne. Vielleicht sogar beide. Dann würde aus dem Mittelfeld irgendwer rausfallen. Vermutlich Linen, der es zuletzt auch ja so ein bisschen wackelig war. Aber sehe ich eigentlich nicht. Also ich gehe davon aus, es wird schon das 3-5-2 bleiben, wie man es kennt, mit so Schmied in so einer Mischrolle zwischen 10 und 8. Und dann aber halt vorne wahrscheinlich ein neuer Doppelsturm. Ja, also ein Genoa auf jeden Fall, bin ich mir relativ sicher. Und dann Top oder Grüll daneben. Ja, bin ich mal gespannt, was Ole Werner sich da ausdenkt. Es ist halt auch irgendwie so ein bisschen so, eigentlich war die Leistung zuletzt schon so gut, dass man auch wieder sagen kann, okay, wollen das irgendwie auch aufrechterhalten, um die Saison gut zu beenden und positiv zu beenden. Und dann müsste man Burke spielen, wenn er fit ist. Aber ich weiß nicht, es würde mich schon sehr überraschen, wenn man das so macht. Entsprechend dann auch, so wie ich das gerade bei beiden Teams geschildert habe, meine Spielerempfehlung, ein Paul Wanner für 1,59 Millionen, natürlich super spannend. Ein Franz Kretzig für 3,62 Millionen hat mir zuletzt sehr gut gefallen. Und auch Tim Siersleben, wo ich eigentlich dachte, dass er aus der Startelf rückt, hat sich richtig gut gemacht und sich rehabilitiert. 1,63 Millionen. Dorsch 1,78 Millionen, finde ich auch spannend. Hatte 2, 3 Abschlüsse auch. Also vielleicht kommt er auch häufiger in Schusspositionen dann gegen Werder. Wo ich dann halt wiederum auf die Jungen gehe. Also ein Jinma 2,88 Millionen. Top für 670.000 für mich die spannenden Kandidaten. Was das Spiel angeht, ich glaube, es wird schwer. Und so sehr ich so ein bisschen drauf hoffe, dass Heidenheim es vielleicht schafft, an Hoffenheim nochmal vorbeizukommen, glaube so richtig nicht dran. Ich glaube, am Ende wird es ein 2-2 werden. Also durchaus viel Action. Vielleicht Heidenheim legt immer mal vor, aber ich kann mir vorstellen, weil sie halt, Heidenheim muss halt, selbst wenn sie 2-0 führen oder so, müssen sie eigentlich weiter offensiv spielen. Und dann könnte Werder halt vielleicht die ein oder andere Konterchance nutzen. Deswegen, ja, bin am Ende bei einem 2-2. Ja, kommt immer darauf an, wie es dann gerade auf dem Nebenplatz steht. Ne? Man wird das ja sicherlich verfolgen. Mein Tipp ist auf jeden Fall 3-1 und dann rechnen wir mal nach. 5-0 für Bayern, 3-1 für Heidenheim. Würde gerade so reichen, dass die beiden noch Plätze tauschen. Einfach, ich habe Lust auf ein bisschen Spektakel am letzten Spieltag. Deswegen tippe ich das jetzt einfach mal so, ob ich wirklich dran glaube. Naja, weiß ich nicht ganz, aber ich sage 3-1 Heidenheim. Ja, es wäre auf jeden Fall eine schöne Geschichte, glaube ich, wenn sich Heidenheim am Ende nochmal retten kann mit dem guten Lauf zum Schluss. Ja, ein bisschen Hoffnung für die Zukunft. Vielleicht ruft Paul Wanner nochmal bei seinen Kollegen an hier in München und sagt, ey, wenn ihr nicht Vollgas gebt, nehme ich euch nächste Saison allen die Startelfplätze weg. Oh, das ist natürlich eine Drohung, da werden sie Angst haben. Ja, ja, also bin ich mal gespannt, wie das wird. Ja. Dann gehen wir doch in den Europakampf. Und da ist das erste Team, mit dem wir uns beschäftigen wollen, der erste FSV Mainz 05. Und die haben es, ja, weiß ich nicht, ob das eine schwere Aufgabe ist oder nicht. Wenn man sich die letzten Spiele anguckt, ist das so ein Mischding. Mit Bayern 04 Leverkusen kriegen die es zu tun. Die Mainzer haben die Qualifikation für die Conference League in der eigenen Hand. Dafür müsste ein Sieg gegen Leverkusen her. Und man dürfte die 6-Tore-Puffer zu Leipzig nicht verspielen. Das dürfte ja schon, wenn du selbst gewinnst mit 1-0 oder 2-0 oder so oder einmal 2 Tore Unterschied, dann sind es ja schon 7 oder 8. Das erwarte ich dann nicht, dass Leipzig das schafft. Von daher, man hat es in der eigenen Hand. Mit einem Sieg dürfte man sicher sein. Sogar die Chance, dass man oft in die Europa League kommt, wenn der BVB gegen Kiel Punkte abgibt bzw. verliert, dann müsste man wiederum selbst nach oben 6 Tore aufholen. 5 zum Gleichstand, aber da man weniger Tore geschossen hat, müsste man mit dem 6. Tor auch noch am BVB vorbeikommen. Auch da ist natürlich so, wenn der BVB verliert, geht mindestens 1 weg, dann sind es 5 Tore quasi, die Mainz machen müsste, mehr machen müsste als Leverkusen. Ob das realistisch ist, weiß ich auch nicht. Bei Leverkusen geht's ja sportlich eigentlich für diese Saison um nichts mehr, aber man könnte quasi die unbesiegte Auswärtssaison perfekt machen. Man hat ja letzte Saison komplett unbesiegt gespielt, diese Saison auswärts noch nicht verloren. Das heißt, man steht bei 33 Spieltagen, die man unterwegs in Folge nicht verloren hat. Spiel 34 steht jetzt an, aber die Mainzer sind heimstark. 12 Duelle zuletzt in der Mewa Arena nicht verloren. Ist ein eingestellter Vereinsrekord. Und wäre es jetzt eine Nummer 13, würde man quasi einen neuen aufstellen. Schaffen die Mainzer das? Bin ich mir selbst nicht sicher. Klar ist, dass ihnen Chor weiterhin fehlt, genauso wie Jens und Dahl. Und wir haben noch zwei fragliche. Klar, Zentner hat zuletzt ja eh gefehlt, war auch am Dienstag immer noch individuell am Arbeiten. Dementsprechend die Rückkehr offen, nicht ganz so wahrscheinlich, dass er wieder zwischen die Pfosten zurückkehrt. Maloney muss mit dem Training aussetzen, ist noch fraglich, ist aber ja eh kein Kandidat für allzu viel Spielzeit im Moment. Ja, wir haben es schon gesagt, also bei Mainz ist so, zwischenzeitlich hatten sie sogar mal einen Champions-League-Rang vor Augen, dementsprechend, oder sie haben dort gestanden, hatten die Chance, dort einzuziehen. Jetzt ist das, könnte man sagen, ist das jetzt schon fast enttäuschend, dass es jetzt nur um die Conference League geht. Und ja, aber aus Mainzer Sicht wäre auch das natürlich ein Riesenerfolg, wenn man ehrlich ist, international zu spielen. Das haben, wie du es erwähnt hast, haben sie in der eigenen Hand. Es könnte auch, je nachdem, wie Leipzig spielt, wenn Leipzig unentschieden spielt, reicht Mainz auch ein Unentschieden. Wenn Leipzig verliert, dann reicht Mainz auch eine Niederlage. Dementsprechend ist einiges drin am Wochenende, dass sie noch Fünfter werden und Dortmund überholen. Angesichts der Gegner jetzt doch eher unwahrscheinlich, glaube ich, dass sie jetzt deutlich gegen Leverkusen gewinnen und Dortmund dann noch deutlich gegen Kiel verliert. Beides zusammen eher schwierig. Dementsprechend denke ich, Conference League oder nix, das ist die Frage für Mainz. Die Leistung in Bochum beim 4-1 Auswärtssieg war auf jeden Fall sehr gut. Ich rechne daher mit der exakt gleichen Startelf wie beim letzten Mal. Das ist die Top-Elf der Mainzer, minus Zentner natürlich. Theoretisch könnte er also Ries wieder aus dem Kasten verdrängen, wenn er fit wird. Aber dafür müsste er halt erstmal trainieren. Dementsprechend spricht vieles dafür, dass wir keinen einzigen Wechsel sehen werden auf Mainzer Seite. Bei Leverkusen fehlen weiterhin Hermoso, Terrier, Belossian und Sarko. Und ja, da haben wir gesehen, der Alonso-Abschied nicht ganz so gelaufen, wie man sich das in Leverkusen gewünscht hat. 2-4 Niederlage gegen Dortmund. Die Emotionen nach Abpfiff waren natürlich trotzdem groß. Alonso und auch Jonathan Tah wurden da gebührend verabschiedet. Und es könnte jetzt halt noch mehr Abschiede geben. Also zu lesen war schon, dass Jeremy Frimpong kurz vor einem Wechsel zum FC Liverpool stehen soll. Tah haben wir schon erwähnt, angeblich Entscheidung zugunsten der Bayern getroffen, aber das hieß es ja auch erst bei Florian Wirtz und jetzt ja der Flug nach Manchester. Daher, ja, ich weiß nicht genau, was passieren wird. Grimaldo, auch noch ein heißer Abschiedskandidat, war zu lesen, auch im Schick und im Boniface gibt es Transfergerüchte. Klar ist, es wird ein riesiger Umbruch sein, den Simon Rolfes in diesem Sommer dann auch bewerkstelligen muss. Gibt natürlich auch viel Geld, was reinkommt, aber so eine Mannschaft auf sehr, sehr vielen zentralen Positionen mal eben neu aufzustellen, ist auch mit viel Geld nicht ganz so leicht. Dann dazu eben, dass der Mann, der das Ganze jetzt aufgebaut hat, Alonso, auch weg ist. Da ist ja auch die Frage, wer folgt auf ihn? Da gab es ebenfalls erst Nachrichten, dass es ganz klar Cesc Fabregas werden soll. Dann kam aber auch die Meldung, er bleibt jetzt angeblich doch erstmal in Italien bei Como, soll sich dort mit den Verantwortlichen geeinigt haben, erstmal zu bleiben. Das müssen wir auch einfach abwarten. Erik ten Hag gibt es auch noch auf der Liste. Insgesamt einfach eine spannende Konstellation. Man darf sich schon fragen, ist dann das Leverkusen in der nächsten Saison auch wieder ein Kandidat für Platz 1 und 2 oder nicht? Das ist jetzt eine Sache, die sicherlich eine der interessantesten Fragen vor der nächsten Saison wird. Auf jeden Fall können wir auch wieder festhalten, die Bayern sind dabei, ihnen auch wieder erfolgreich Spieler streitig zu machen, wenn jetzt Tah dahin geht, wenn am Ende Wirtz vielleicht doch da landet. Ja, man kennt es, dass dann auch eine Mannschaft, die mal Meister geworden ist, dann im Nachhinein gerne, dass da der FC Bayern auch immer denkt, doch, da ist der ein oder andere aber interessant für uns. Was das jetzt am Wochenende die Aufstellung angeht, gegen den BVB gab es die Taktik mit viel Speed im Angriff. Da hat kein Schick gespielt, sondern Teller und Adli. Ich denke, dass Schick diesmal wieder stürmen wird. Auch Palacios oder Aleix Garcia sind Alternativen zu Teller, Adli oder auch Andrich. Rein theoretisch auch möglich, dass Jonas Hofmann mal noch eine Startelf-Chance bekommt zum Abschluss. Er hat ein Joker-Tor erzielt gegen Dortmund. Auch ein Arthur vielleicht ein Kandidat, aber ja, wahrscheinlich eher nicht. Interessant fand ich auch, dass Jonas Hofmann sich nach Abpfiff geäußert hat, habt ihr gelesen im Kicker, dass er befragt wurde zu den Abschieden von Alonso und Tah, und er hat dann eigentlich sich durchgehend nur zu Tah geäußert, wie emotional das doch ist und dass er sich das ja verdient hat, und hat es möglichst vermieden, sich über Alonso zu reden und mehr darüber geredet, dass ja neuer Trainer, neue Chance vielleicht für ihn bedeuten könnte. Er ist sauer, kann ich auch nachvollziehen, dass er so wenig Chancen bekommen hat, das ist schon merkwürdig. Ja, vielleicht bekommt es zum Abschluss. Wir werden's sehen. Ich würde euch empfehlen, auf Mainzer Seite gibt's die Herren Bell. Bell ist jetzt auf jeden Fall drin, vertritt Chor zum Abschluss auch. Für 2,1 Millionen ist der zu haben. Mwene hat mal ein Tor gemacht zuletzt, steigt der Wert jetzt 2,3. Natürlich, da er die linke Bahn bekleidet, auch mit offensiv unterwegs ist, auch jemand, der in der Hinsicht spannend ist. Hansche Olsen für 2,9 kann man auch machen. Und auf Leverkusener Seite eben würde ich jetzt vor allen Dingen die Leute nennen, die theoretisch so reinkommen können und ein bisschen günstiger sind. Also wenn es ein Hofmann mal machen dürfte von Beginn an für 2,1, nicht so schlecht die Wahl. Im Tor ist auch immer möglich, dass auch wieder Kova nochmal reinrückt. Für 1,2 kriegt ihr den. Weiß man nie genau, was Alonso da auf der Torhüterposition macht. Und ja, sollte auch Arthur mal starten dürfen zum Abschluss, für 1,4 wäre es auch günstig, aber ein Risiko ist auf jeden Fall dabei, wenn ihr den kauft. Kann auch sein, dass er nicht spielt. Ja, Ergebnis habe ich auch mich schwer getan. Habe überlegt, die Mainzer sind gut drauf, die Leverkusener eigentlich nicht so, aber ich denke, sie können jetzt nicht mit 2 Niederlagen zum Abschluss da rausgehen bei Alonso. Ich denke, die Motivation ist da. Ich denke, am Ende ist es vielleicht auch nach einer Aufholjagd ein 3-2-Sieg für Leverkusen. Ja, ich glaube, es wird nicht ganz so spannend. Ich glaube, es wird dann halt so sein, dass Leverkusen so ein bisschen Gas gibt am Anfang, um so ein bisschen zu sagen, wir wollen noch mal. Und dann wird es ähnlich sein wie gegen Dortmund. Die führen dann 1-0 und dann fällt die Lust auch irgendwie plötzlich wieder ab. Und Mainz kämpft sich noch mal ran und dann wird es am Ende ein 1-1 werden. Das ist mein Tipp. Ja, auch möglich. Die Frage ist halt, gehen die Bälle rein? Ne? Gegen Dortmund hätte man ja auch eigentlich auch 3-0 schon führen können, wenn Gregor Kobel nicht so stark gehalten hätte. Dementsprechend, wenn sie das diesmal hinbekommen, die Bälle dann noch im Tor unterzubringen, dann wird es eher ein Sieg. Aber mal sehen. Dann kommt es ja auch so ein bisschen drauf an. Zentner ja auch richtig gut gewesen die Saison. Also vielleicht sehen wir da ja auch einen ähnlichen Spielverlauf wie gegen Dortmund. Mal schauen, falls kommt Zentner ja auch spielt. Falls Zentner spielt. Und es kommt ja auch so ein bisschen drauf an, wie es halt auf dem Parallelplatz aussieht, ne? Also wenn Leipzig führt 2-3-0, muss Mainz ja noch mal mehr reinbuttern. Also die werden das bestimmt auch im Blick haben. Ja, ja, wird auf einigen Plätzen ein bisschen interessant auf der Bank, wenn telefoniert wird und der Live-Ticker angeschaut wird. Ja, kommen wir zum nächsten Spiel, wo es um richtig, richtig viel geht. Der SC Freiburg empfängt Eintracht Frankfurt, und es macht mich total fertig, das überhaupt nur zu denken, aber es ist für beide eigentlich quasi ein Endspiel um die Champions League, weil halt sie gegeneinander spielen, sich gegenseitig Punkte wegnehmen und dadurch halt der BVB in der Situation ist, dass er ja mit einem Sieg, wenn es mindestens 2 Tore Unterschied sind, entweder beim BVB oder in diesem Spiel. Also wenn Frankfurt gewinnt, dann ist Frankfurt sowieso safe. Das ist die Situation. Bei einem Remis ist Frankfurt ebenfalls safe. Freiburg wäre dann nur auch in der Champions League, wenn Dortmund nicht gewinnt. Bei Frankfurter Sieg würde Dortmund ein Remis schon ausreichen, um an Freiburg vorbeizuziehen. Und es gibt dann dieses klitzekleine Szenario noch, wo beide sonst in die Champions League kommen, obwohl Dortmund gewinnt. Und das ist die Situation, dass Dortmund mit einem Tor gewinnt und Freiburg mit einem Tor gewinnt. Dann würde Freiburg auf 3 ziehen. Frankfurt hätte aber mit einem Tor besser, ein Tor bessere Tordifferenz als der BVB. Das heißt, erst wenn entweder Freiburg oder Dortmund dann noch ein zweites Torunterschied schaffen würde, dann wäre der BVB bei Frankfurter Niederlage und Dortmunder Sieg an Frankfurt vorbei. Aber ich gehe davon aus, also wahrscheinlich wird es so sein, wenn Dortmund gewinnt, wird Dortmund Champions League spielen. Und dann ist die Frage, ob Freiburg oder Frankfurt sich dann durchsetzen können. Beim SC fehlen weiterhin Ogbus und Trey. Fraglich sind 4 Spieler, die jetzt zuletzt auch ausgefallen sind. Niklas Beste und Erin Dingci hatten beide muskuläre Probleme relativ kurzfristig. Da war nichts bekannt. Da ist natürlich jetzt auch unklar, wie diese Woche die Situation ist. Maxi Philipp hat mit Knieproblemen gefehlt. Und Florian Müller, da hat die Frau ein Kind erwartet. Da habe ich jetzt auf den Socials noch nichts gesehen oder so, ob dieses Kind jetzt schon gekommen ist oder nicht. Ist aber ein Heimspiel. Von daher, ich gehe davon aus, der wird dann wahrscheinlich auf der Bank sitzen, wird wahrscheinlich ein Jannik Huth mit im Stadion sein oder so. Ist ja sowieso das letzte Heimspiel. Da dürfte sowieso der ganze Kader mit dabei sein. Und dann wird dann spontan geguckt, wenn es quasi für akut wird, dann macht Flo Müller sich halt kurz vor Schluss nochmal auf den Weg, kurz vor Spielbeginn quasi. Aber ansonsten erwarte ich da eigentlich, dass er zumindest zum Team gehört. Am Ende ist es jetzt auch so, dass man diesen Sieg gegen Leverkusen, der eigentlich gar nicht eingerechnet war, ne? Also eigentlich dachten ja alle, gegen Leverkusen wird richtig, richtig schwer und man hat sich in der Hinrunde so super schwer getan. Am Ende hat man den Sieg verspielt. Man hat 2-0 geführt bis relativ kurz vor Schluss. Das könnte den SC die Champions League kosten. Aber man ist eigentlich in richtig guter Form. 13 Punkte aus den letzten 5 Spielen. Also man ist wirklich eines der Top-Teams derzeit in der Liga. Man hat gegen die Werkself ja auch gezeigt, dass man sich von Top-Teams nicht mehr einfach abschlachten lässt, sondern dass man auch da durchaus jetzt Gegenwehr leisten kann und Ideen hat. Gegen Kiel lief es ein bisschen schwieriger. Die haben aber auch wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht. Die sind ja wirklich richtig gut in Form gekommen jetzt zuletzt. Ich erwarte dann trotzdem, ja, eigentlich die gleiche Elf wie gegen Kiel, zumindest wenn man sich die Elf nimmt, die in der zweiten Hälfte gespielt hat. Ich gehe davon aus, ein Höhler wird anstelle von Mansambi spielen, allein um nochmal ein bisschen mehr Gegenpressing gegen Frankfurt zu bekommen, die zuletzt nicht ganz so sicher im Aufbau waren. Defensiv, vielleicht gibt's Wechsel auf den Außenverteidigerpositionen. Makengo war nicht ganz so super zuletzt, vielleicht dann jetzt auch, um nochmal ein bisschen Mentalitätsboost zu bekommen. Christian Günther, jemand als Kapitän, den man wieder in der Startelf sieht. Max Rosenfelder, eigentlich das Tempo gegen Frankfurt extrem wichtig. Dazu Frankfurt spielt Dreierkette, könnte natürlich man halt auch noch ein bisschen besser die natürliche mit 3 Innenverteidigern spielen und Doan rechts zurückgezogen. Aber auch durchaus möglich, dass hier ein Kübler vielleicht nochmal reinkommt. Cedilla sehe ich noch ein bisschen weiter weg, das kann ich mir nicht vorstellen. Bei der Eintracht, Götze ist auf jeden Fall raus, Santos und Listesch auch. Tuta musste mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt werden. Da ist unklar, ob er spielen kann oder nicht. Und dann sind wir wie schon seit Monaten bei Gina Ebimbe in einer Situation, dass keiner eine Ahnung hat, was passiert. Aber wahrscheinlich ist es auch irrelevant. Ja, die Eintracht hat auch 5 Bundesligaspiele nicht verloren. Aber halt, anders als Freiburg, dieses eine schwierige Remis hatte Frankfurt 3 Remis. Und zwar gegen eher schwächere Gegner. Das ist dann auch irgendwie so der Grund, warum man am Ende doch nochmal jetzt in die Bredouille gerät, was die Champions League angeht, obwohl man ja wirklich dachte, das ist schon längst sicher. Man hat gegen Augsburg, Mainz und St. Pauli sich wirklich dämlich angestellt und nicht mal so ein Grundniveau von Leistung irgendwie hingekriegt. Also seit Götze weg ist, fehlt es einfach maximal an Kreativität und ich verstehe nicht so richtig, warum man dann nicht versucht, das mit einem Usun oder Chaibi irgendwie konstant aufzufangen. Das hat nach später Einwechslung dann relativ gut funktioniert, finde ich. Gerade die beiden im Duo haben ein bisschen Wind gemacht durchs Zentrum. Am Ende ja auch das Tor eingeleitet. Ja, jetzt ist ja auch so, ja, Freiburg muss, Frankfurt kann. Also ein Remis würde Frankfurt helfen. Frankfurt kann auch einfach nur kontern. Und deshalb gehe ich eigentlich dann doch wieder davon aus, dass man wahrscheinlich wieder die Konteraufstellung benutzt. Bahoya war ja auch so ein bisschen angeschlagen, musste ausgewechselt werden. Wenn das nicht wackelig ist, dann habe ich eben vergessen, dann gehe ich davon aus, dass es, ja, man halt so beginnt wie letzte Woche auch. Also mit der Konterformation mit Bahoya und Knauf vorne und dann der Fünferkette hinten quasi. Einzige halt dann wieder die Frage, ob dann auch ein Tuta fit ist. Da wäre Namdi Collins der Ersatzkandidat, der da reinkommen würde, wenn das so ist. Wenn Bahoya nur ausfällt, dann glaube ich tatsächlich an Chaibi, dass der eher startet als Usun. Ja, bei den Empfehlungen entsprechend ist es schwierig. Man kann halt wirklich gamblen. Auf den Günther 1,49 Millionen. Ich würde bei Höhler 7,14 Millionen auf jeden Fall reingehen. Freiburg muss offensiv spielen. Höhler zuletzt ganz gut gestanden, gute Laufwege wieder gehabt. Vielleicht fällt da ein Törchen runter und gibt nochmal richtig Punkte zum Saisonende. Bei Frankfurt, ja, vor allem Namdi Collins für mich spannend. 2,41 Millionen für den angeschlagenen Tuta, zumal es Tuta auch echt nicht gut gemacht hat. Also selbst leistungsbedingt könnte es da den Wechsel geben. Wäre ich nicht überrascht, wenn das passiert. Theoretisch auch möglich, dass Usun oder Chaibi statt Tuta starten und dann 4-2-3-1 gespielt wird. Alles möglich. Also wir wissen es nicht. So richtig klar ist es aktuell nicht, wie Frankfurt spielt. Aber insgesamt sollte das Personal klar sein und entsprechend deshalb gibt nicht so richtig die Empfehlungen, in die man reingehen kann, weil halt alle schon sehr, sehr teuer sind gerade. Was das Spiel angeht, Ich glaube, Frankfurt wird versuchen, sich einzuigeln und Freiburg ist wirklich aus dem strukturierten Spiel nicht ganz so gut gewesen zuletzt. Hat da ein bisschen Probleme gehabt und deshalb glaube ich, wird ein sehr, sehr, sehr energieloses 0-0 oder beziehungsweise energiereich, aber ein sehr, sehr actionloses 0-0. Ja, ich hoffe nicht. Ich finde das sehr spannende Konstellation auf jeden Fall dieses Wochenende in dem Spiel gerade. Und ich hoffe, dass in dem Spiel auch ein bisschen was drin ist. Habe auch ein bisschen überlegt, in welche Richtung ich tippen soll, aber habe mich dann erinnert, wie Frankfurt auch auftreten kann, wenn man sie gegen Leipzig gesehen hat. Ich glaube schon, dass das ein Frankfurter Sieg wird. Die reißen sich jetzt mal zusammen und gewinnen das 3-1. Ich wäre der Letzte, der Nein sagt. Also ich bin so sehr ich mit Freiburg halte, Frankfurt ist am Ende trotzdem mein Herzensverein und dann aus persönlicher Sicht muss ich dann leider sagen, Frankfurt in der Champions League wäre schon nochmal, für mich nochmal ein Stück emotionaler wichtiger. Ja. Kommen wir von meinen Teams zu einem halben meinem Team und viel dein Team. Borussia Dortmund. Und da muss ich ja sagen, es tut mir ja leid für dich, aber da bin ich ja wirklich das erste Mal seit Wochen wirklich klar gegen Dortmund. Und zwar, ja, kann ich verstehen. Ja. Der BVB empfängt Holstein Kiel. Und wir haben es eben schon durchgekaut. Für den BVB könnte es halt wirklich noch um alles gehen. Also nach oben, die Champions League ist aus eigener Kraft zu sichern. Aber man kann halt auch nach unten theoretisch noch alles verlieren. Also man hat, mit einem Remis hätte man die Europa League sicher. Bei einer Niederlage, es sind halt, wie gesagt, 6 Tore zu Mainz. Kiel hat gezeigt, die sind offensiv gerne mit einem Feuerwerk unterwegs. Die haben zwar eine schwache Defensive, aber die können richtig abliefern, können einige Tore fallen. Also keine Ahnung, würde mich nicht wundern, wenn Kiel hier 3-4 Tore macht. Dann andersrum, da würde es mich natürlich auch nicht wundern, wenn Dortmund 3-4 Tore macht. Und dann ist Mainz auch schon relativ schnell in Reichweite. Ne? Die ja jetzt auch nicht das super schwierige Spiel haben quasi. Von daher bin ich mal gespannt, wie der BVB das macht. Am Ende vielleicht nur Conference League. Rein theoretisch natürlich, wenn Leipzig 12 Tore gut macht. Sogar das Verpassen von ganz Europa möglich. Aber da wollen wir, ich glaube, so weit müssen wir nicht schauen. Aber erwähnt mal sein muss es natürlich. Wie sieht es denn personell aus bei BVB und Kiel? Erstmal müssen wir am Anfang sagen, noch der Datendienstleister würde sagen, der BVB aber auch einen Sieg mit 3 Toren Unterschied, weil wenn Freiburg 6-5 gewinnt, dann hat Frankfurt mehr Tore geschossen. Also auf den Fall halte ich für sehr theoretisch. Sagen wir es, wie es ist, wenn der BVB mit 2 Toren Unterschied gewinnt, dann ist er in der Champions League in 99,9% der Fälle. Jetzt müssen wir sehen, es fehlt ein wichtiger Spieler auf jeden Fall beim BVB, das ist Pascal Groß, hat eine Gelbsperre abzusitzen, es hätte aber schlimmer kommen können, es gab auch noch 4 andere Leute, die bei 4 gelben Karten standen, die sind alle aber nicht gesperrt. Ich habe ja ein bisschen auf Gerassi gehofft, muss ich sagen, das ärgert mich ein bisschen. Ja, der hat's zum Glück nicht sicherlich abgeholt, dementsprechend fehlt nur Groß, es fehlt auch Bayer noch, der hat jetzt auch selber bei einem Talk-Auftritt, glaube ich, gesagt, dass er am Wochenende neben Pascal Groß auf der Tribüne sitzen wird und er plant dann zum Trainingsstart am 2. Juni wieder dabei zu sein und dann bei der Club-WM möchte er dann wieder auftreten. Wer natürlich auch nicht dabei ist, ist Schlotterbeck und auch Kempel und Mané sind nicht fit. Aber der Rest ist dabei. Ja, beim BVB muss man sagen, ich hätte es niemals für möglich gehalten, wenn man jetzt in die Niederlage am 26. Spieltag gegen Leipzig sich nochmal in Erinnerung ruft, die sehr unglücklich war, aber damals war eigentlich alles abgehakt. Ich habe auch wirklich nicht gedacht, dass man noch irgendeinen internationalen Wettbewerb erreicht. Jetzt ist die Champions League in der eigenen Hand. Das ist wirklich, ja, eine Arbeit von Niko Kovac, die man nicht hoch genug bewerten kann. Da hat er viele Kritiker Lügen gestraft, auch Zweifler, auch mich. Dementsprechend, ja, gute Arbeit, muss man sagen. Die Gelbsperre von Groß finde ich ärgerlich, weil er eben schon sehr zentral ist im Moment, auch Tor vorbereitet oder auch einleitet, vorletzte Pässe spielt. Das ist im Moment ein schwerer Ausfall. Man könnte jetzt 2 Möglichkeiten sehen. Es könnte wieder, wie vor kurzem schon mal, als er auch nicht dabei war, Emre Can ihn auf dieser Position ersetzen, sodass man dann eben nicht die Frage hätte, wer muss aus der Dreierkette raus. Zuletzt hatte Süle weiter immer den Vorzug bekommen, auch weil Can leicht angeschlagen war. Vielleicht spielt er jetzt wieder vor der Abwehr, aber auch Marcel Sabitzer ist wieder ein Startelf-Kandidat, wurde eingewechselt zur Pause für den schwachen Matcher gegen Leverkusen und wurde dann auch explizit von Kovac gelobt für seine Vorstellung. Dementsprechend sind das so die beiden, die jetzt sich um den Platz von Groß streiten. In der Offensive sollte alles bleiben, wie es ist. Dementsprechend auch ein Chukwuemeka hat dann wohl leider doch nicht den Körper, den es braucht, um dann ja dauerhaft eine Startelf-Rolle zu spielen. Da habe ich dann, ja, tut mir leid für diejenigen von euch, den ich gesagt habe, den müsst ihr unbedingt holen. Der wird in der Endphase der Saison so abliefern, aber hat dann doch oft nur 10 Minuten Einsätze bekommen oder jetzt auch gar keinen gegen Leverkusen. Es wurde wohl gesagt, er konnte zu oft dann auch nicht vollständig das Training mitmachen. Dementsprechend dann auch nicht so viel gespielt. Was sehr schade ist, die Anlagen sind riesig, aber es wird dann wohl doch keine Verpflichtung geben, erst recht nicht zu der Summe, es sind ja über 30 Millionen, die der BVB da investieren müsste, und das, wie es jetzt aussieht, möchte man lieber einem anderen Spieler investieren, Jobe Bellingham, der Bruder von Jude Bellingham. Bei Sunderland spielt er in der zweiten Liga Englands, kämpft gerade noch um den Aufstieg in die Premier League, spielt ähnliche Positionen, kann sowohl Sechser, Achter, Zehner, ist auch so ein bisschen Bellingham-mäßig, den kann man noch in unterschiedliche Positionen bringen oder auch noch für Formen, und er ist halt nie so gut wie nie verletzt, hat die letzten zwei Saisons quasi durchgespielt. Dementsprechend hat er dann natürlich einen Vorteil gegenüber Chukwuemeka. Hinzu kommt eben, weil er Bellingham heißt, weil man weiß, wie der Bruder sich entwickelt hat, ist das jemand, den der BVB gern holen würde, sollte die Champions League erreicht werden. Sieht die Zukunft ja auch plötzlich wieder rosig aus, dann wäre die Kohle durch die Club-WM nicht der Ausgleich fürs Verpassen der Champions League, sondern Bonus. Dann wäre Geld auch für Verstärkung da, man lockt potenzielle Neuzugänge leichter, sehr also dann gut aus für den BVB. Chukwuemeka kann ich mir nur vorstellen, dass man nochmal fragen wird bei Chelsea, wollt ihr den nicht nochmal ein Jahr verleihen an uns, und dann gucken wir aufs Neue, aber es kann auch sein, dass dann irgendwie wieder Aston Villa oder irgendein englischer Mittelklasseverein sagt, kein Ding, 35 Millionen machen wir. Daher denke ich nicht unbedingt, dass der nächste Saison noch in Dortmund spielt. Es ist eine Situation, wie man sie gerne sieht in Dortmund. Ich bin gespannt fürs Wochenende. Natürlich kennt man das. Letzter Spieltag gegen ein Team, für das es um nichts mehr geht. Das hat man vor 2 Jahren ja schon gegen Mainz gehabt und ist am Ende noch verspielt. Diesmal hat man zumindest aber den Trostpreis. Also man wird auf jeden Fall auch international spielen, wenn man die Champions League nicht erreicht. Ich glaube auch nicht, dass Mainz diese Aufholjagd schafft. Also ich denke, Euroleague wird der BVB am Ende mindestens spielen. Schön wäre natürlich, wenn man die Champions League erreicht, aus Dortmunder Sicht. Auf Kieler Seite, da ist es so, dass Gigovic fehlt mit einer Gelbsperre, außerdem Komenda, Kelati und Nekic. Ebenso Erras wird es wohl nicht schaffen. Dann ist es so, die Kieler haben es alles versucht, haben auch Applaus bekommen nochmal von den Freiburgern nach ihrem Einsatz. Es hat am Ende nicht gereicht. Direkter Wiederabstieg ist besiegelt. Geht jetzt nur noch darum, sich anständig zu verabschieden. Wenn man mindestens ein Tor schießt, ist man auch das einzige Team, das in allen Auswärtsspielen der Saison getroffen hat. Man könnte dann auch in jedem einzelnen Auswärtsspiel schaffen, wenn man in Dortmund trifft. Es hat es erst 10 Mal gegeben. 7 dieser 10 Mannschaften sind Meister geworden. Das ist auch eine interessante Statistik. Mannschaften, die in allen Auswärtsspielen treffen. Dementsprechend auch eine beeindruckende Leistung der Störche, kann man sagen. Ist dann schade, dass es nicht gereicht hat. Ich denke, man wird jetzt nicht viel wechseln, sondern wird gegen Dortmund dann den gesperrten Gigovic durch Remberg ersetzen, der selber zuletzt eine Sperre absetzen musste, wieder zurückkommt. Ich denke, Abschiedsgeschenke in Form von Startelf-Einsätzen sind da nicht unbedingt zu erwarten. Also auch ein Holtby wird nochmal von der Bank kommen. Man wird einfach versuchen, Spaß zu haben und nochmal in Dortmund ein Ausrufezeichen zu setzen. Ich hoffe, das gelingt nicht. Du siehst es etwas anders natürlich, aber mal schauen, was da rumkommt. Empfehlen würde ich euch auf Dortmunder Seite auf jeden Fall Riason für 5,9. Hat auch zuletzt mal wieder ein Tor gemacht, auf den ist sowieso immer Verlass. Dementsprechend kann man den bedenkenlos sich für das Spiel holen. Sabitzer finde ich für 3,1 auch spannend, weil er eben Startelf-Chancen hat oder zumindest für einen längeren Einsatz nach Einwechslung ist er auf jeden Fall gut. Und ja, auf Kieler Seite Remberg für 1,5 ist jetzt ein sicherer Starter für kleines Geld, den ihr bekommt. Weiß nicht, ob du noch wen ergänzen würdest bei Kiel. Ich meine, klar, die Stürmer haben zuletzt ihre Sache gut gemacht, die kann man immer holen, die kosten jetzt aber auch ein bisschen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass Lewis Holtby seinen Abschiedseinsatz kriegt, höchstwahrscheinlich. Dass halt Gigovic auch gesperrt ist. Also würde wahrscheinlich Knutzen rausgehen und Remberg-Holtby die Doppel-6 bilden, kann ich mir vorstellen. Oder vielleicht für einen Skripski oder so als OM im Einsatz. Also da bin ich mir sehr sicher, dass der nochmal darf für 450.000. Also du glaubst auch wirklich von Beginn an. Ich hätte mir gedacht, dass man jetzt sagt, da kommt nochmal was. Also ich kann es mir schon vorstellen. Also es ist jetzt nicht so, dass Holtby so weit weg von der Startelf ist, dass es auch einfach leistungsbedingt halt sein kann. Also ist ja schon so ein bisschen in der Nähe gerade. Jetzt fehlt halt noch Gigovic, auch noch der offensivere Spieler. Rembeck und Knutzen, beide ja zuletzt defensiver gewesen. Boah, weiß ich nicht. Also kann ich mir vorstellen, sicher ist es nicht, aber also vielleicht als Ex-Schalker auch noch mal Bock gegen den BVB, der Holtby, ich weiß. Das kommt noch oben drauf. Ja, also ich glaube, er wird auf jeden Fall einen längeren Einsatz kriegen. Also falls ihr in der Situation seid, irgendwer fällt spontan aus oder ihr wollt noch Backup stellen oder so, 450.000 bei Holtby würde ich auf jeden Fall auch mitgehen. Und dann, ja, wie du schon gesagt hast, also vor allem im Sturm wird es halt spannend, ne? Makino, Bernhardsson, die müssen ja eigentlich, sie wollen ja auch alle voll Gas geben, um sich vielleicht in Stellung zu bringen. Bei Makino gehen ja schon die Gerüchteküche, kocht ja jetzt schon hoch, wer da alles interessiert sein soll. Die wollen sich ja auch nochmal beweisen, um vielleicht in der Bundesliga zu bleiben oder einfach nur zu zeigen, hier, wir sind nächste Saison auch noch da, wir liefern nächste Saison voll ab. Ja. Kann man also auch holen, wenn man die Kohle über hat. Ja, wie wird es ausgehen? Ich glaube schon, dass Kiel auch trifft und da eben diese Serie beendet, dass sie in jedem Auswärtsspiel getroffen haben. Aber ich glaube auch, der BVB jetzt unter Kovac ist ein bisschen anders aufgestellt als vor 2 Jahren gegen Mainz, ein bisschen stabiler. Ich glaube, man lässt diesmal dann doch nichts anbrennen und gewinnt 4-1. Ich hoffe auch, sollte es einen Elfmeter geben, dass dann Emre Can nicht wieder sagt, hier, Seru, wenn du möchtest, mach du, sondern dass er das Ding dann schießt und man dieses Trauma nicht wiederholt. Und ich sage eben, 4-1 Sieg, Dortmund kommt in die Champions League. Ja, ich bin da vielleicht auch ein bisschen jetzt biased, ne? Aber Kiel, ich kann es mir schon vorstellen, dass die das wirklich packen, Dortmund da Punkte abzuluxen. Also wäre wirklich, wirklich cool aus meiner Sicht natürlich. Und es tut mir ein bisschen leid für dich, aber wie cool wäre denn so eine Geschichte, dass Dortmund früh in Führung geht und Kiel noch ein letztes Mal in der Bundesliga seine Aufholjagd zeigt und Dortmund zeigt, okay, gar nicht cool. Die führen, keine Ahnung, 3-1 oder so und alle so, ja, sind wir jetzt easy Champions League, was weiß ich, und dann kommt Kiel nochmal an und bumm und bumm und dann steht's 3-3 und geht Remis aus. Ich habe ja in Freiburg auch ein Remis getippt, damit wäre Dortmund nur Fünfter. Wie cool wäre denn, wenn erstmal Kiel in Führung geht und man denkt, ah, es wird eng und dann gewinnt der BVB noch 4-1. Das wäre doch eine coole Geschichte. Ja, das sehen wir offensichtlich anders. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Wird spannend, das Wochenende. Okay, und dann kommen wir so langsam in die Spiele, wo es nicht mehr um ganz so viel geht. Für euch natürlich vielleicht noch um viele Communio-Punkte, das muss man natürlich sagen. Da müssen wir auch ganz klar hier den Managern mal einbläuen. Die gehören gefälligst aufgestellt, die Stammspieler, und da müssen Punkte her. Aber bei Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Wolfsburg, ja, geht's rechnerisch um nichts mehr, außer vielleicht noch um ein bisschen Tabellenposition. Man möchte natürlich aus beider Teams Sicht sich zum Ende der Saison noch mal ein bisschen stabiler hinstellen. Gladbach hat jetzt in den letzten 6 Spielen nur 2 Remis geholt. Das ist echt schwach, nachdem man da vorher wirklich die Chance hatte, oben anzugreifen. Auch zu Hause nur 1 der letzten 6 Spiele gewonnen. Also ja, es klang vor 2 Monaten so, als wäre die Vertragsverlängerung mit Gerardo Seoane eigentlich nur eine Frage der Zeit. Und jetzt muss man sich doch langsam fragen, ist Seoane die Zukunft in Gladbach? Wenn man sich da die Expected Points-Tabellen anschaut, sieht das auch ganz, ganz mager aus, was die Borussia da hingelegt hat. Bin ich mal gespannt, ob man sich da in dem Spieltag rehabilitieren kann. Ähnliches gilt für Wolfsburg, da ist der Trainer natürlich schon weg, aber Daniel Bauer, der Interimstrainer, wirkte zuletzt sehr motiviert, vielleicht auch ein kleines Statement zu setzen, um selbst in zeitnaher Zukunft, noch fehlt ihm die Pro-Lizenz, aber in zeitnaher Zukunft mal nach oben eine Chance zu bekommen. Jetzt aktuell 9 Spiele ohne Sieg, auswärts in den letzten 4 Spielen 1 Remis geholt. Ja, jetzt aber Gladbach, der Lieblingsgegner. 23 Siege in der Bundesliga-Historie hat Wolfsburg gegen kein Team sonst geschafft. Von daher vielleicht jetzt auch der Verein, wo man den Turnaround schaffen kann. Zumal, und da kommen wir gleich nochmal zum Personal, ja, Maxi Arnold jetzt dann wieder dabei ist als Leader, als Kapitän. Aber wir kommen erstmal zu den Gladbachern. Borges Sanchez, Ngumu und Nikolas werden noch ausfallen. Fraglich ist Rocco Reitz, der Adduktorenprobleme hat und mit dem Training pausieren musste. Außerdem Alassane Plea mit Rückenproblemen, zuletzt nur einen Kurzeinsatz gehabt, über eine Viertelstunde. Bei Elvedi und Itakura gibt es positive Nachrichten, die sollen beide wieder fit sein, waren beide im Training, von daher kann hier Seoane wahrscheinlich auf seine Top-Abwehr zurückgreifen. Und ich glaube, das müssen sie auch. Gegen Bayern ja, die haben nicht so richtig Ehrgeiz gezeigt, waren in Feierlaune und trotzdem hat Gladbach irgendwie sehr, sehr wenig angeboten. Man hatte am Ende so 10 Minuten, in denen man nochmal ein bisschen eine Drangphase entwickelt hat. Da war Neuer aber dann auch richtig gut und dann hat man doch nichts mehr irgendwie hingekriegt. Seit 6 Spielen nicht mehr gewonnen. Ich erwarte Player zurück in der Startelf höchstwahrscheinlich. Dann Reiz auf die Bank oder ganz aus dem Kader, egal ob er fit ist oder nicht, weil es wirklich nicht ganz so gut funktioniert hat. Sander zuletzt die Zentrale stark stabilisiert. Sander Weigel dürfte da die Wahl sein quasi. Ich tippe insgesamt einfach auf die A11. Also Omlin im Tor, Skelly, Itakura, Elvedi, Ulrich, Sander Weigel, Honorar, Player Hack und dann Kleindienst vorne. Alles andere würde mich sehr überraschen, weil es für Sioane halt auch wirklich um den Job geht. Also mit einem Sieg könnte er nochmal zeigen, hier, wir bauen hier was auf, das funktioniert. Wenn man jetzt halt nochmal verliert, dann wäre das schon ein sehr, sehr hart schlechtes Saisonfinale für die Fohlen. Bei den Wölfen fehlt Paredes, Swanberg und Bröger. Fischer hat sich im letzten Spiel ja am Knie verletzt. Da gab es jetzt eine kleine Entwarnung, ist auch nichts Schlimmeres. Ist aber auch unklar, ob er am Wochenende spielen kann. Also ähnlich, wie wir es vorher schon mal hatten. Bei einem Spieler ist halt dadurch, dass nur noch ein Spieltag ist, ist halt das viel zitierte Saisonende, Saison aus für kleine Verletzungen schon Thema. Wimmer hat auch einen Treffer am Knie bekommen, da hat er letzte Woche aber gesagt, es sei nichts Schlimmes. Der dürfte diese Woche höchstwahrscheinlich wieder ein Kandidat sein. Es wurde mit Daniel Bauer nicht wirklich besser, finde ich. Also effektiv war es viel vom selben, nur personell ein bisschen anders verpackt. Ich erwarte jetzt Maier in der Startelf höchstwahrscheinlich für Wimmer, egal ob der fit ist oder nicht. Der hat zwar einen Patzer gemacht mit einem bitteren Ballverlust zum Gegentor, aber er hatte offensiv auch Drive reingebracht als einziger. Spannend wird, ob Bauer Fischer, ob Fischer überhaupt spielen kann und wenn nicht, wie das dann geht, ob er dann 1-1 einfach Röslev als Rechtsverteidiger hinsetzt oder ob er sagt, er will vielleicht gegen Gladbach eine Dreierkette spielen, dann wäre Odogu natürlich jemand, der on top noch reingehen kann hinten, zusammen mit Wawro und Kulirakis. Odogu ja auch ein Schützling von Bauer gewesen, der U19, vielleicht das möglich. Dann würde sich wahrscheinlich auch die Rechtsaußenposition wieder verändern. Also ich hätte jetzt eigentlich gesagt, nach dem frühen Wechsel, Skov Olsen, jemand, der eine Chance hat, vielleicht zu starten, rechts außen. Bei einer Viererkette, ja. Bei einer Dreierkette wäre schon sehr offensiv. Würde ich dann eher da einen Kaminski erwarten, wahrscheinlich, wenn es eine Dreierkette wird. Wind Amura vorne, Arnold Maier und Gerhard zusammen im Mittelfeld. Das ist so das, was ich, glaube ich, erwarten würde. Bei den Empfehlungen setze ich bei Gladbach vor allem auf Sander. 1,24 Millionen, da ist richtig Potenzial drin, nochmal gut zu punkten. Ansonsten halt gerade im Player ist ein bisschen gefallen, da kann man vielleicht reingehen oder so. Die Kandidaten sind bekannt. Bei Wolfsburg, Arnold, 10,7 Millionen, relativ günstig für seine Verhältnisse, kann man auf jeden Fall reingehen. Odogu, 1,15 Millionen, finde ich spannend. Vielleicht sogar Lukas Metscher für 1,47 Millionen, jemand, wo ich sage, den würde ich mitgehen. Könnte ich mir sogar auch in der Startelf vorstellen, auch wenn Wind jetzt getroffen hat. Ja, ist nicht so ganz klar, wie fit der gerade ist und ob das funktioniert, aber ich glaube, der ist sehr, sehr nah dran an der Startelf gerade. Beim Spiel, es gibt ja manchmal, gerade so, wenn es um nichts mehr geht, so Spiele, die plötzlich aus irgendeinem Grund total viel Feuer drin haben. Und das ist ein Spiel, wo es für beide Mannschaften und Trainer um einiges geht, weil sie wirklich in schlechter Form sind. Und ich habe mir jetzt mal dieses Spiel ausgesucht für so ein Spiel, wo plötzlich irgendwie ein Tor nach dem anderen fällt. Ich tippe auf einen 4-3 Heimsieg für Gladbach. Würde ich gern sehen. Auch dieses Spiel habe ich sehr lange überlegt, aber ich glaube dann doch, das ist dann irgendwie doch Hängen und Würgen und keiner gewinnt. 1-1. Ja, das ist das, was das Spiel eher verspricht wahrscheinlich. Ja, muss man von ausgehen. Aber mal schauen. Dann kommen wir nochmal zu einem Spiel, wo es um so ein bisschen was geht. Wie gesagt, Rasenballsport Leipzig hat noch die Chance auf die Conference League, theoretisch sogar Europa League, hatten wir vorher. Punktet man besser als Mainz, steht man in der Conference League, macht man bei einem Sieg von Mainz und eigenem Sieg mindestens 6 Tore gut, was natürlich eine Menge ist. Also Beispiel, Mainz gewinnt 1-0, Leipzig gewinnt 7-0, dann würde man auch in der Conference League stehen, also eher unwahrscheinlich. Also man muss wahrscheinlich darauf hoffen, dass Leverkusen, anders als jetzt die Frankfurter und Freiburger gehofft haben, dass Leverkusen Dortmund Punkte klaut, muss man jetzt auch so ein bisschen darauf hoffen, dass Leverkusen vielleicht gegen Mainz nochmal so ein bisschen die Ehre wiederfindet und nochmal ein bisschen mehr kämpft und da Punkte klaut aus Leipziger Sicht. Der VfB könnte wiederum dann andersrum für was Historisches sorgen. Das wäre die erste Bundesliga-Saison, die Leipzig ohne Europapokal beendet. Dreimal in Folge hat Stuttgart zuletzt gegen die Leipziger gewonnen. Das heißt, die Chance steht durchaus gut, dass man da Erfolg hat. ist jetzt aber personell bei beiden gerade nicht so gut unterwegs. Ja, auf Leipziger Seite hat sich Klostermann eine Gelbsperre eingehandelt. Außerdem fehlen nach wie vor Schlager, Haidara und Henrichs. Und dann haben wir den nach wie vor sehr fraglichen Willi Orban, den man jetzt auch, glaube ich, vor ein paar Wochen hieß es immer so, ja, kann jetzt bald wiederkommen. Aber ja, es ist jetzt das letzte Spiel, wo man es vielleicht noch schaffen kann, aber ist auch noch nicht gesichert. Ich habe da jetzt noch keine neue Nachricht gehört. Es ist auf jeden Fall so, dass Leipzig am Ende ja vor den Scherben einer äußerst schlechten Saison steht, am 34. Spieltag bestenfalls noch die Conference League zu erreichen. Es droht die erste Saison ohne internationalen Fußball, eben seit der ersten Saison in der Bundesliga, 2016-17. Man kann, denke ich, rückblickend festhalten, dass die Freistellung von Marco Rose keinerlei Besserung gebracht hat. Das war für mich rückblickend auch ein Fehler. Es lief unter ihm zwar auch nicht gut, aber man hatte den Eindruck, dass das Team unter ihm in der Lage war, wenn der Druck groß wurde, dann auch mal einen rauszuhauen. Sie haben sich da mehrfach dann in den schwierigen Situationen befreit. Und es kann auch daran gelegen haben, es hat offensichtlich in der Beziehung zwischen Mannschaft und Trainer gestimmt, wenn man auch gesehen hat, wie die immer mit ihm gejubelt haben in den Spielen, in denen er fast schon entlassen worden wäre und sie dann gewonnen haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass das unter Löw nicht stimmt mit dem Team, das weiß ich nicht, aber sportlich ist nichts besser geworden unter ihm. Man macht da viel zu wenig aus den Möglichkeiten und dem Kader. Ich denke, man hätte ja auf jeden Fall mit Rose die Saison beenden sollen. Ich denke, sie würden jetzt nicht schlechter dastehen. Im Sommer wird es auf jeden Fall einen großen Umbruch geben. Man wird da ja einiges verändern wollen. Jetzt erstmal muss man mit dem Personal leben, das man hat. Immerhin kehren jetzt Raum und Kampel nach Gelbsperre zurück. Die werden dann auch beide starten mit ziemlicher Sicherheit. Man wird sicherlich auch alles dafür tun, Orban fit zu bekommen. Wäre sehr wichtig, wenn der Kapitän mitspielen könnte, denn Klostermanns Platz in der Viererkette wird ja frei. Raum geht auf jeden Fall auf links. Entweder Bichiabu oder Lückeba müssten dann auf die Bank. Wenn es Orban nicht schafft, dann werden wohl beide zusammen in der Innenverteidigung spielen. Möglich ist, dass der Offensive wieder Baku reinkommt für Baumgartner. Ich halte es aber auch nicht für ausgeschlossen, dass man jetzt noch so ein paar Sachen probiert. Also, dass man auch mal Nusa reinwirft. 45 Minuten hätte er laut Löw bereits letzte Woche im Tank gehabt. Jetzt könnte ein bisschen mehr sogar drin sein. Ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass ein Paulsen dann in der Startelf mal steht. Der hatte als Einwechselspieler zumindest in wenigen Minuten zuletzt noch mehr Impact als Openda und Šeško im ganzen Spiel. Also es ist daher einiges an Änderungen möglich. Ich denke eben auch Erfahrung wird man jetzt suchen. Deshalb ein Kampel, der drin ist, vielleicht auch ein Paulsen, um dann ja es über den auf der Schiene zu versuchen. Denn sonst wäre es aus Leipziger Sicht natürlich eine Katastrophe, wenn man sich nicht international qualifizieren könnte. So sieht das aus. Auf Stuttgarter Seite sieht es ja ähnlich aus. Auch die wollen noch international spielen, können das über die Liga aber nicht mehr schaffen. Da liegt eben die ganze Hoffnung auf dem Pokalfinale. Bitter dann, wenn das ein Angelo Stiller verpassen würde. Der hat eine Bänderverletzung, fehlt auf jeden Fall gegen Leipzig. Und ja, man hofft, dass man ihn gegen Bielefeld im Finale wieder fit hat. Aber sicher ist das nicht. Außerdem nicht dabei Sergio, Zagadou, Chase und Raimund. Und dann haben wir noch die beiden ebenfalls zuletzt angeschlagen, ausgewechselten Keitel und Jeltsch. Hoeneß hat wohl gesagt, er rechnet damit, dass es beide dann doch in den Kader schaffen, vielleicht auch starten können erneut. Beziehungsweise nicht erneut bei Keitel. Der kam ja rein für Stiller, musste dann wieder raus und dann hat Mio da gespielt. Stuttgart hat sich auf jeden Fall Rückenwind verschafft mit dem 4-0 gegen Augsburg. Vor allem jetzt auch mit Blick auf das Pokalfinale. Ich sag mal, die Bielefelder, die sind ja jetzt auch furchtlos. Nachdem sie so viele Bundesligisten rausgehauen haben, wird das keine leichte Aufgabe für Stuttgart. Dementsprechend sollte man gucken, dass man vorher nochmal die gute Form in Leipzig bestätigt. Ein paar Sorgen gibt's eben. Stiller fehlt auf jeden Fall. Sollte Jeltsch nicht fit genug für die Startelf sein, dann dürfte Jacques für ihn starten. Schafft es Keitel nicht, dann spielt Mio in etwas defensiverer Rolle. Vielleicht spielt er aber auch aufgrund seines Joker-Tores und der guten Leistung gegen Augsburg. Und in der Offensive haben wir noch einen Demirovic, der auch als Joker Eigenwerbung betrieben hat mit einem Tor. Aber eben das Duo Undav und Woltemade war auch gut. Daher denke ich, dass Demirovic nochmal Joker sein wird. Auf Leipziger Seite würde ich sagen, Kampel für 1,6, Paulsen für 2,1 kann man machen. Und Seiwald wird drinbleiben, der ist noch einer der konstantesten für 3,0, auch noch eine gute Option. Auf Stuttgarter Seite Mio für knapp 4 Millionen. Stenzel hat im Moment so die Nase vorn, rechts hinten, im Moment für 1,5 ein günstiger Starter und mit etwas Risiko. Jacques 820.000, sollte es Jeltsch nicht schaffen, bekommt er da auch noch einen günstigen Starter. Ja, ich habe im Moment meine Zweifel, ob Leipzig das Spiel gewinnen kann. Nach meinen Tipps würgen sie sich trotzdem irgendwie in die Euroleague, in die Conference League, weil ja Mainz nach meinem Tipp verliert. Und ich glaube, dass es ein 2-2 gibt, dann reicht der eine Punkt und Leipzig spielt dann doch Conference League. Ja gut, ich habe ja oben schon Remis getippt bei den Mainzern, von daher könnte das ja dann bei deinem 2-2 auch reichen. Ich glaube aber sogar, dass der VfB Stuttgart jetzt, man war ja vor allem zu Hause so ein bisschen schwach, ist jetzt auswärts unterwegs und man möchte sich auch so ein bisschen in Stimmung bringen für das Pokalfinale. Ich glaube, da geht nochmal was. Ich tippe auf einen 2-1 Auswärtssieg für den VfB und damit ja keine Conference League für die Leipziger. Richtig. Ein Unentschieden wird nicht reichen. Ne? Wenn beide unentschieden spielen, bleibt ja Mainz vorne. Genau, dann wäre Mainz vorne, ja. Genau, ja. Also ja, halte ich nicht für ausgeschlossen, so wie die Leipziger im Moment in Form sind, dass sie das verlieren werden. Ja. Deshalb habe ich halt auch die Situation, dass es dann eher so ein langweiliges 1-1 wird in Mainz, weil ich halt die Situation in Stuttgart in Führung geht und Mainz dann halt das Remis reichen würde. Müsste man dann natürlich auch nicht voll in die Offensive gehen, um was zu riskieren. Ja. Jetzt noch ein richtiges Highlight-Spiel zum Abschluss. Ja, genau. Kommen wir zum letzten Spiel des Spieltags. Und das ist der FC Augsburg, der den ersten FC Union Berlin empfängt. Und da ist ja wirklich gar nichts mehr los. Augsburg ist unabsteigbar, aber halt auch super unspektakulär. Es wird die 10. Saison in Folge, die der FCA in der unteren Tabellenhälfte beendet. Das steht jetzt schon fest. Bei Union ist sogar schon der genaue Platz sicher. Also man kann da wirklich gar nicht mehr sich bewegen. Also theoretisch ging es noch, aber nach unten hat man 5 Punkte Abstand, nach oben sind es 3 Punkte, aber dann auch 18 Tore zum VfL Wolfsburg. Also das ist eher unwahrscheinlich, dass das passiert. Von daher, für beide geht es um nichts mehr, außer vielleicht so ein bisschen um die Ehre, um den Trainerstuhl. So ein bisschen was kann nämlich noch passieren. Schauen wir erstmal aufs Personal. Beim FC Augsburg hat sich ja Essende eine Rotsperre eingesammelt, wird damit im Saisonfinale fehlen. Höchstwahrscheinlich darf auch Berisha nicht mehr mitmischen, der jetzt zuletzt verletzt gefehlt hat. Auch ein Kabadayi wird weiter fehlen. Fraglich sind, ob Frederik Jensen wieder ein Kandidat ist, der hat mit einer Prellung gefehlt, und Marius Wolf mit Bauchmuskelproblemen. Mit dem noch angeschlagenen Wolf könnte ich mir vorstellen, dass Kudusu vielleicht rechts den Vorzug bekommt. Gumni ließ nicht ganz so gut. Dann ist auch so ein bisschen die Frage, wie sieht es um die Zukunft von Cedric Ceesecker aus? Wenn da eine Festverpflichtung nicht wahrscheinlich ist, könnte man versuchen, nochmal mit Schlotterbeck zu gehen, gerade gegen den Ex-Verein, und da zu schauen, ob man da die Abwehrkette der Zukunft baut. Vielleicht sogar Noah Kai Banks, wenn er fit ist, jemand, der da reinkommen könnte. Bin ich mal gespannt, wie es da steht. Offensiv dürfte Tietz klar der Ersatzkandidat für Essende sein. Viel mehr Änderungen erwartet ihn aber auch nicht. Also da geht's ja so ein bisschen noch um was. Torup muss jetzt mal wieder ein Erfolgserlebnis einfahren, nachdem man zuletzt wirklich nicht so gut drauf war. Gab Spekulationen über seinen Job. Sandro Wagner wird als Nachfolger potenziell gehandelt, der jetzt auch schon mal überall in der Bundesliga genannt wurde. Also vielleicht ein bisschen wackelig momentan, da würde ein Sieg auf jeden Fall gut tun. Bei Union Berlin fehlen mit Jong, Sko, Leitch und Cameron 4 Spieler. Fraglich ist vor allem, ob Ilic wieder ein Kandidat ist, der ist ausgewechselt worden, mit Schmerzen irgendwo im Bein, also beziehungsweise Zitat Baumgart, in einem Körperteil, mit dem man läuft oder mit dem man den Fuß, den Ball spielt, oder irgendwie so war die Aussage. Ich gehe davon aus, es ist das Bein gemeint, vielleicht ist es auch der Kopf, wer weiß, oder die Brust, keiner weiß es. Union hält sich da diese Saison ja sehr bedeckt mit Verletzungsmeldungen, beziehungsweise Input zu Verletzungsmeldungen. Ja, aber wir haben gerade über Baumgart geredet, er hat jetzt 2 Wochen in Folge irgendwie denselben Fehler gemacht, sich defensiv nicht so richtig zu verändern, Vogt links halb zu spielen, da ist man immer wieder in die Tiefe geschlagen worden, zwischen Vogt und Rothe. Vielleicht tauscht er die beiden Spieler jetzt mal, könnte ich mir vorstellen. Ich kann mir genauso gut vorstellen, Rothe wahrscheinlich erstmal auf der Bank. Juranovic scheint ja wieder fit zu sein. Wenn er für 90 fit ist, dürfte er auf jeden Fall starten. Ansonsten Preu auch ein Kandidat, vielleicht mal von Beginn an zu spielen. Ich glaube, Trimmel darf auf jeden Fall nochmal als Kapitän auf der rechten Seite spielen, und links streitet sich dann quasi dieses Trio um Spielzeit. Zentral erwarte ich Schäfer zurück statt Benesch, der es nicht ganz so gut gemacht hat in der Startelf. Zudem ist halt eher ein Zehner, das passt in die defensive Struktur eigentlich gar nicht rein. War ja von Beginn an irgendwie so ein bisschen komisch, als er nach Union nach Berlin gewechselt ist. Da war Baumgart noch nicht da, da war ja auch schon die Frage, ob Benesch überhaupt so einen Platz in dieser Mannschaft hat. Bewahrheitet sich auch unter Baumgart, der ihn eigentlich ganz gerne mochte. Offensiv habe ich letzte Woche schon Ljubicic für Ilic erwartet. Der Auftritt war nicht gut, er musste angeschlagen früh raus, ist jetzt immer noch angeschlagen. Von daher, ich erwarte dann jetzt tatsächlich Ljubicic auf jeden Fall in der Anfangsformation. Aber das ist ja so ein bisschen offen noch. Es ist jetzt halt gerade so ein bisschen so schwierig. Man hat lange nicht verloren gehabt eigentlich, aber bekanntlich, das Ende einer Remis-Serie entscheidet darüber, ob es eine Ungeschlagen-Serie oder eine Sieglos-Serie ist. Viermal Remis gespielt und dann sich von Heidenheim 0-3 abschlachten lassen, spricht dann klare Worte eher in Richtung Sieglos-Serie. Jetzt kann halt auch ein Baumgart vielleicht nochmal zeigen, dass es mit ihm weitergeht bei Union Berlin. Gehe davon aus, er sitzt fester im Sattel als ein Torup. Also ich kann mir vorstellen, selbst wenn er verlieren würde, wäre er jetzt nicht klar der Entlassungskandidat, aber es könnte seinem Job, glaube ich, trotzdem gut tun, wenn er da nochmal einen Sieg einfahren würde jetzt zum Abschluss. Bei Augsburg schaue ich mir vor allem Tietz an, 2,88 Millionen, sehr spannend. Kodosu 420.000, super spannend. Aber auch Mert Köme, 2 Millionen, immer noch richtig, richtig gut unterwegs. Der hat sich jetzt erstmal festgesetzt, dass Jensen auch wackelig ist, bezüglich seiner Einsatzfähigkeit, gehe ich auf jeden Fall mit Köme. Bei Union, Juranovic 1,03 Millionen, Preu 330.000, für mich die spannenden Kandidaten. Und von den Stammspielern ein Haberer für 2,24 Millionen. Würde ich auch nochmal reingehen, der hat zuletzt ordentlich Offensivwucht entwickelt. Und ja, was das Spiel angeht, ich glaube, es wird genauso langweilig, wie es klingt. Ich glaube, Union will nicht, kann nicht, Augsburg will nicht, kann nicht, 0-0, kein Tor auf beiden Seiten. Sehr wahrscheinlich. Ich habe ein Tor trotzdem getippt, und zwar für die Heimmannschaft, 1-0 Augsburg. So, nachdem wir jetzt quasi mit dem vielleicht langweiligsten Spiel geendet haben, wollen wir jetzt wieder auf Spektakel gucken. Die Superstars am letzten Spieltag sind das Thema in der Top 3 der Woche. Wer holt am 34. Spieltag die meisten Punkte? Tim, wen hast du auf deiner 3? Wer holt die drittmeisten Punkte laut dir? Ja, ich habe für das Wochenende mal einen Heidenheimer dabei, eben weil ich auch glaube, die müssen ja nochmal einen raushauen. Und da haben wir Adrian Beck für 4,1 Millionen zu bekommen. Er ist ein entscheidender Faktor dafür, dass Heidenheim jetzt 7 Punkte aus den letzten 3 Partien geholt hat. Beim 3-0 in Berlin einen Doppelpack erzielt, das waren 18 Punkte für ihn. Aber auch in den beiden vorherigen Partien ohne Torbeteiligung waren schon jeweils 6. Also er ist gut drauf. Da Heidenheim eben den Relegationsplatz sicher hat und recht befreit auch spielen kann nach vorne hin, denke ich schon, sind auch weitere Backtore oder Assists wahrscheinlich. Daher ist das jemand, den ihr auch noch recht günstig holen könnt dieses Wochenende. Habe ich auch in meinem Visier gehabt, habe mir dann aber überlegt, nachdem er jetzt letzte Woche erst zweimal getroffen hat, vielleicht nicht unbedingt direkt wieder ein Tor drin. Aber natürlich, vielleicht hat er jetzt auch einfach die Lust gefunden, noch Tore zu machen und macht nochmal einen Doppelpack, wer weiß. Auf jeden Fall sehr guter Kandidat. Ich habe mich auch für jemanden entschieden, der eigentlich gar nicht so torgefährlich ist, es zuletzt aber durchaus gut gemacht hat. Und zwar Robin Koch, 8,8 Millionen kostet er als Abwehrspieler. Bei der Eintracht hat zuletzt zweimal getroffen in den letzten 5 Spielen und kommt dabei auf 9,4 Punkte pro Spiel. Das ist ein richtig, richtig starker Wert momentan. Der hat das Potenzial, jetzt vielleicht nochmal ein Törchen zu machen, einen absoluten Top-Wert hinzulegen. Gegen Freiburg wird es für ihn zudem einiges zu verteidigen geben, denke ich, weil Frankfurt sich zurückziehen wird. Gibt es einige Defensivkopfbälle zu gewinnen, Bälle rauszuschlagen, da kann man richtig Punkte sammeln, selbst wenn er nicht trifft. Das stimmt. Letzteres stimmt, beim anderen muss ich ja jetzt auch sagen, dass ein Verteidiger jetzt nochmal trifft, das ist aber jetzt nicht wahrscheinlich. Ja klar, wie gesagt, ich hab ein ähnliches Risiko genommen quasi wie du. Also bin da, hab mir auch überlegt, nehmt zweimal eine sichere Bank und einmal so ein bisschen Risiko muss man ja schon reingehen. Wäre ja langweilig, wenn wir jetzt hier sagen, das keine stimmt. Ahnung, Harry Kane und keine Ahnung, jeder nimmt die Top 3 der Torschützenliste oder so, dann ist er auch unspannend. Das war. Ja, wir steigern uns weiter im Preis. Jetzt sind wir schon bei 15,1 Millionen, die ihr bräuchtet, um euch Julian Brandt zu holen. Da nochmal jemand, bei dem ich Abbitte leisten muss. Wie gesagt, ich habe sowohl gesagt, holt euch den Choupo-Meka, ich habe aber auch gesagt, den Brandt, den solltet ihr verkaufen, von dem kommt ja gar nichts mehr. Aber auch hier hat Kovac am Ende recht behalten. Der hat ihn zwar zwischenzeitlich mal rausgenommen, aber ihm dann öffentlich den Rücken gestärkt und gesagt, er braucht auch nur mal eine Pause und hat ihn wieder gebracht und er hat das Vertrauen eindrucksvoll zurückgezahlt. Wichtiges Tor in Hoffenheim, 2 Vorlagen gegen Wolfsburg, 1 Tor, 1 Vorlage in Leverkusen. Das waren jetzt 11 Punkte pro Spiel im Schnitt in den letzten 3 Partien. Er ist in Topform und wird das jetzt eben auch hoffentlich in einem Heimspiel gegen Kiel dann bestätigen und auch da wieder an Toren beteiligt sein. Dementsprechend, ja, Top-Spieler, muss man dann doch sagen, Julian. Ich hoffe, er macht so weiter. Ja, ich bin bei Jule Brandt auf jeden Fall immer dabei, bei jedem Lobgesang. Ich hatte ihn auch überlegt, bin dann ein bisschen eine andere Route gegangen, kommen wir gleich noch drauf. Bin aber bei Brandt auf jeden Fall auch dabei. Wäre einer meiner Top-Kandidaten gewesen, ja. An meiner 2 habe ich mich dafür entschieden, ja, ähnliches Preisniveau, 16,43 Millionen, auch einen Stürmer Leroy Sané zu nehmen. Der kam letzte Woche nur von der Bank. Ich habe es vorher schon gesagt, ich erwarte ihn jetzt wieder in der Anfangself. Hat aber trotzdem mit einem bockstarken Auftritt 7 Zähler geholt. Für Sané geht's noch um alles. Davor hat er 2-mal auch getroffen. Er will entweder einen verbesserten Vertrag in München nochmal haben, was ja zuletzt nicht danach klang, aber wenn er sehr gute Leistungen bringt, vielleicht sagen die Bayern ja auch, okay, wollen wir vielleicht doch behalten. Oder er will halt zeigen, dass er woanders das Geld wert ist. Er ist richtig gut drauf. Da ist einiges möglich, selbst wenn es vielleicht im ganzen Kader nicht so super relevant ist, das Spiel. Ich glaube, Sané hat nochmal richtig, richtig, richtig Bock. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, sein Mitspieler, den ich noch auf der 1 habe, hat ebenfalls mächtig Bock. Michael Olise, 20,6 Millionen. Generell eine bärenstarke Premierensaison im Bayern-Trikot gespielt. In den letzten 3 Spielen jeweils immer ein Tor, eine Vorlage gegeben. Ich glaube eben auch nicht, erst recht nicht angesichts dieser Ibiza-Reise, dass man jetzt dann die besten Leute zum Abschluss schont, sondern ich denke, Olise wird wieder von Beginn an spielen. Und da ich ja auch einen deutlichen Sieg erwarte, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass er daran beteiligt sein wird mit weiteren Toren oder Vorlagen oder beiden. Ja, da können ja durchaus beide auch voneinander profitieren. Letzte Woche haben wir auch gesehen, Sané mit einer tollen Vorlage auf Olise, der dann das 2-0 gemacht hat. Von daher könnte ich mir gut vorstellen, dass die zusammen wieder so ein bisschen zünden können. Und dann machen wir quasi das Gleiche nochmal andersrum. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin ein bisschen einen anderen Weg gegangen, statt Julian Brandt zu nehmen. Was liegt halt auch daran, ich habe mich an meiner 1 für Sergio Gyarassi entschieden. 20,88 Millionen, Stürmer natürlich. Hat die letzten 4 Spiele immer getroffen. 11, 10, 16 und 11 Punkte. Jetzt geht's gegen Kiel. Wir haben das Thema vorher gehabt. Die Defensive ist wirklich löchrig. Könnten einige Tore fallen. Ein 3-3, ein 4-4. Würde mich nicht wundern. Und davon könnten natürlich 1-3 Törchen auf das Konto von Gyarassi gehen. Für den BVB geht es noch um alles. Es gibt keinen Spieler wirklich, den ich in dem Spieltag lieber in meinem Team hätte als Sergio Gyarassi. Ja, hoffen wir, dass er aus dem Spiel heraus seine Tore macht und nicht auf Elfmeter besteht, sondern es dann nachlegt. Wäre für Comunio egal, solange er den Elfmeter halt trifft, ne? Also. Ja, naja. Ich hätte aber ein bisschen Angst, wenn er antritt, das muss ich sagen. Also wir sind uns einig, Bayern schießt viele Tore und Dortmund schießt viele Tore und im besten Fall können wir dann noch von Frankfurt und Heidenheim ein bisschen was erwarten. Ja. Würde mir gefallen, wäre nicht unbedingt schlecht. Ja, wird auf jeden Fall, also ich freue mich sehr auf dieses Wochenende, das wird ein spannender letzter Spieltag, das wird nochmal heiß, also nicht in allen Spielen, aber in einigen. Ja, wir schauen ja auch gemeinsam quasi zusammen im Büro, habe ich gehört. Das ist richtig, wir sehen uns am Wochenende. Genau, von daher, kriegen unsere Reaktionen quasi direkt mit. Ihr müsst dann, ich habe es vorher schon mal erwähnt, auf unsere Reaktionen zum Saisonfinale ein bisschen warten. Gibt natürlich keinen Spieltag zu besprechen, deswegen werden wir halt die Relegation abwarten und dann gibt's in 2 Wochen nochmal eine Folge dafür mit Flo, Tim und mir. Das heißt, es gibt eine Dreifachfolge zum Abschluss und da werden wir dann wirklich die Saison nochmal richtig schön durchackern und bisschen besprechen, nachbesprechen und euch auch die Tipps geben, wie geht's denn jetzt weiter, wen solltet ihr sofort holen für die lange Phase, die lange Pause? Wie baut ihr euer Team auf? Da wird es bestimmt noch einige Tipps von uns geben. Weiß nicht, ob Flo auch wieder ein Statistikquiz vorbereitet. Die Klassiker, ihr kennt es ja. Ich freue mich schon drauf. An der Stelle vielen Dank, Tim, dass du hier wieder dabei warst und uns deine Expertise zur Verfügung gestellt hast. Sehr gerne, hat wieder Spaß gemacht. Und dann natürlich sehr vielen Dank an euch fürs Zuhören, fürs Reinschalten. Wir hören uns dann ihr hört uns in 2 Wochen wieder, wenn es zum Saisonabschluss geht. Ich wünsche euch allen ein sehr gutes Saisonfinale. Holt euch die Meisterschaft, sofern ihr es nicht wie die Bayern gemacht habt und schon fix seid. Go Kiel, go. Und schon auf Ibiza wart, ne? Alles klar. Ciao. Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, da spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihnen. Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg. Also ich weiß nicht, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Schluss aus, Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es ja auch gefallen.